So, hallo, André, mal. Andreas. Hallo, Andreas. Entschuldigung. Moin, setz dich. Ja, das ist für dich, habe ich gedacht, damit du mal wach wirst. Kaffee habe ich schon selber genommen jetzt. Ja, André kommt direkt aus Oldenburg, saß im Zug und wollte einen Kaffee. Und da konnte ich natürlich nur mit dem Allerfeinsten dienen. So, setz dir mal einen Helm auf. Ist das immer so, dass das Haus jetzt schon abgeschlossen ist bei dir? Ja, das ist echt, das ist die Wie Pest. Wie bist du jetzt reingekommen? Jemand hat mir aufgeschlossen. Und habe ich gesagt, und der hat aber vorher zugeschlossen. Also das ist du wirklich... Du hast zugeschlossen, dann hat er gesagt, ja, das sei hier eine Hausregel. Ja, ja, genau, eine Hausregel. Und das ist, dann kommt der erste Herzinfarkt im Hinterhaus und dann steht der Krankenwagen vor der Tür. Ja. Und ne, so. Und also ich habe dem Vermieter das auch schon gesagt, das geht so nicht. Ach, du meinst, die geschlossenen Haustüren, die dienen auch der Verdrängung von älteren... Ja, so vorsätzlich würde ich das nicht sagen. Also die ganz banale Begründung ist, das Schloss ist im Arsch und er will kein neues Schloss einbauen. Ja. Und weil das Schloss im Arsch ist, ist die Tür immer auf. Ach, ja, also richtig auf. Also ja, man kann gegendrücken und dann ist man drin. Das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache. So, ne? Aber dass man die dann irgendwie verrammelt, nachher auch, wenn ihr runtergeht, kann ich runterlatschen. Wenn's so, ne? Brennt, das ist schön. Ja, das ist auch geil, genau. Das ist, also ich bin jetzt nur genervt, aber noch nicht verbrannt. Wohnt ihr denn im Haus, der Hausmeister? Ja, es gibt keinen richtigen Hausmeister. Es gibt so einen zwangsverpflichteten Blockwart. Ja, so genau, ja. Dann klingeln wir den nachher raus, wenn wir runtergehen. Ja, da war, ich weiß auch nicht mal, wer das ist, ehrlich gesagt. Das ist so ein, ja, genau. Ich habe das noch, ich habe den noch nie gesehen und einen Namen habe ich auch noch nie erfahren. Prost. Ja, Prost. So, jetzt muss ich nochmal eben hier... Habt ihr schon richtig angefangen? Nee, wir haben uns nur unterhalten. Also ich meine, genau. Oh, das ist ja eine Ratte. Eine Ratte, das ist ein Siebenschläfer. Nimmst du schon auf? Ja, ich nehme jetzt auf, ja. Ich wollte nur noch mal kurz announcen, dass es jetzt auch tatsächlich losgeht. Ach so, ja, stimmt. Ich habe vorhin auch deinen Tweet bekommen. Genau. Und dann geht's... Cindy... Hast du, nimmst du jetzt auf? Ja. Gut, also Cindy ist, kommt auch. Wie kommt auch? Cindy kommt. Aha. Okay, na, wir fangen jetzt aber an. Also ja, nee, klar, auf den können wir nicht warten. Das habe ich ihm gleich gesagt, dass wir nicht auf ihn warten können, okay. Aber auch nicht damit rechnen, dass er pünktlich ist. Da müssen wir jetzt schnell anfangen, bevor es chaotisch wird. Mhm. Seid ihr eine Männertruppe? Oder? Nee, nein, wir haben auch eine Quotenfrau, aber die Frauen. Ist zwei Frauen, genau, Katja anderthalb. Und Cindy. Genau. Ach, Cindy ist schon auch ein Frauenname. Sind diese Vorname. Ja, aber okay. Na, also so. Ja, also es geht los. Herzlich willkommen zum Küchenradio. Zu Gast ist heute André Holm. Ja, hallo. Herzlich willkommen im Küchenradio. Ja. Andreas ist auch da, hallo. Aufgewacht. Herzlich willkommen. Ja, ich habe mich ein bisschen hingelegt. Vorhin. Ja, hingelegt und liegen geblieben. Genau. Genau, jetzt muss ich mir irgendwie meinen Fußball irgendwie anders organisieren, aber das kriege ich schon noch hin. Bin ich jetzt der Einzige, der Bier trinkt? Zu mir fallen. Nee, ich greife da auch gleich zu. Ich muss bloß erst den Kaffee inhalieren. Was ist mit dir, Philipp? Trinkst du nicht? Ja, ich habe gerade keinen Bock. Ich habe immer mal so gerade so keinen Bockphasen auf Alkohol. Ach, schau an. Ich werde da immer so müde, werde immer so ein bisschen dröhnig von dem Zeug. Mhm. Also, stimmt, das ist auch immer so ein bisschen so. Ja, deswegen trinke ich lieber hier. Mein Kiosk unten vertreibt Club Mate, der Türke. Der weiß, wo es lang geht. Ja. Ja. Dann ist Mitte angekommen. Du, genau, da sind wir schon beim Thema. Du bist, hast auch einen Blog, Gentrification Blog nennt sich das, ne? Mhm. Du bist Professor, ist das richtig? Nee. Nee, ist nicht richtig, aber du bist... Also promovierter Sozialwissenschaftler und ich habe zurzeit so eine Vertretungsdozentur. Das heißt, ich mache alles, was ein Professor machen muss und machen darf, aber darf mich nicht so nennen. In Oldenburg. Weil ich auch nicht so viel Geld kriege wie ein richtiger Professor. Und dein Fachgebiet ist... ja, Stadtentwicklung, Stadtforschung, Gentrifizierung. Und es gibt ja sozusagen diese zwei Kapitel, das ist einmal deine wissenschaftliche Arbeit und dann dieses sehr unerfreuliche Ermittlungsverfahren wegen Verdacht auf Bildung einer terroristischen Vereinigung. Vielleicht fangen wir damit mal an, oder? Komm, von mir aus können wir machen, wir haben mal Zeit. Wie steht's damit? Ermittelt wird noch gegen dich ermittelt? Ermittelt wird noch. Jedenfalls sind die Ermittlungen noch nicht eingestellt worden. Ah, ja. Und es tut sich sozusagen also an den juristischen Auseinandersetzungen, Anfragen der Bundesanwaltschaft oder von uns irgendwelche Akteneinsichtsaufforderungen im Moment relativ wenig. Also schon seit einem guten Jahr ist eigentlich ziemlich viel Funkstille da. Also wir haben nochmal im Herbst letzten Jahres eine kleine Nachlieferung an Akten bekommen, die aber auch nicht besonders aussagekräftig waren. Und meine Anwältin schickt regelmäßig, also alle paar Monate, im Prinzip irgendeine Anfrage Richtung Bundesanwaltschaft und fragt, wie lange soll denn das Verfahren noch laufen? Mhm. Wie sieht es denn damit aus? Und dann kriegen wir standardmäßig immer so eine Antwort, die ungefähr lautet, aus ermittlungstaktischen Gründen kann diese Frage nicht beantwortet werden. Das ist ja logisch eigentlich. So, und so hängt es so ein bisschen in der Luft. Und wir sind bisher, also gerade die Juristin, die damit zu tun haben, immer davon ausgegangen, dass mein Verfahren so lange in der Schwebe gehalten wird, bis der Prozess gegen die drei, die in Brandenburg festgenommen wurden, die da die Bundeswehrfahrzeuge angezündet haben sollen, bis der richtig abgeschlossen ist. Und da gibt es zwar ein Urteil, aber da wird jetzt nochmal eine Revision von den Anwälten der drei eingelegt und das kann gut sein, dass so lange auch noch mein Verfahren aufrechterhalten wird, weil ich letztendlich so eine Art Beweismittel in diesem Prozess gegen die drei auch bin. Und beeinträchtigt das dein Leben derzeit noch oder ist das so ein mehr oder weniger für dich ja abgeschlossenes Kapitel? Es gibt halt dieses formelle Ermittlungsverfahren noch, aber du lebst dein Leben im Prinzip ja normal. Oder ist das noch eine Beeinträchtigung? Also dieses mit dem Leben normal leben klingt... ich dachte, der Satz endet mit wie vorher. Ja, das habe ich auch gedacht. Ich müsste jetzt auch sagen wie vorher, aber das ist es nicht. Ne? Das ist es definitiv nicht. Und sozusagen Auswirkungen des Verfahrens sind dann eher, dass wir uns jetzt nicht über meine Arbeit und den Gentrification-Blog, sondern über das Verfahren unterhalten oder dass es ganz viele Anfragen auch von Journalisten immer noch gibt, die darüber berichten wollen oder das irgendwie im Zusammenhang mit neuen Überwachungsgesetzen nochmal diskutiert haben wollen. Das ist die eine Seite. Dann bleibt natürlich so eine diffuse Unsicherheit, also der Tatvorwurf und die damit verbundenen Strafmaße, die sind ja nicht unerheblich. Also heißt, also bin verdächtigt, Mitglied einer kriminellen Vereinigung zu sein und da wäre mir schon lieber, wenn das irgendwann eingestellt ist, auch richtig formell. Kriminell oder terroristisch? Es hat als Antiterrorverfahren angefangen, Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, militante Gruppe, also Linksextremismus. Und nach der Verhaftung von mir und den drei, die in Brandenburg festgenommen wurden, musste sich ja der Bundesgerichtshof mit den Klagen der Anwälte gegen diesen Haftbefehl auseinandersetzen. Und da ist unter anderem mein Haftbefehl aufgehoben worden. Und in der zweiten Entscheidung hat der BGH, der dritte Strafsenat, festgestellt, Autos anzünden und Scheiben bei Arbeitsämtern einwerfen, ist schon eine Straftat und ist auch kriminell. Aber das ist kein Terrorismus. Und was hast du mit denen zu tun, die da diese Autos angezündet haben? Genau, vielleicht, das kommt ja, wenn man sozusagen mal von vorne mal anfängt. Ne, dann das Stoßrichtung. So, ne? Also du hast, um da mal sozusagen ganz auf Null zu gehen, was hast du gemacht, bevor dieser ganze Salat losging? Also was hast du da beruflich getrieben? Na, beruflich bin ich seit ganz vielen Jahren in den an der Uni eingebunden, habe ganz lange hier in Berlin an der Humboldt-Uni erst studiert, promoviert, in verschiedenen Forschungsprojekten gearbeitet, die sich alle mit Stadtentwicklung, Stadtpolitik beschäftigt haben, war gleichzeitig immer auch aktiv in Stadtteilinitiativen, in der Mietergemeinschaft, in verschiedenen Antiprivatisierungsbündnissen, also bin sozusagen also ganz eindeutig ein linker Aktivist, habe mich 2006 sehr aktiv an den G8-Protesten in Heiligendamm an der Vorbereitung beteiligt, war da eher in diesem Dissent-Spektrum, also so die Linksaußen-Fraktion an der Mobilisierung und den Blockaden. Und das war auch der Zeitpunkt, als dieses Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde, jedenfalls laut Aktenlage. Und wie ging das los? Also wie hast du zum ersten Mal erfahren? Na, erfahren habe ich mit der Verhaftung von dem Ermittlungsverfahren und wir haben dann... Also die standen dann auf einmal bei dir vor der Tür und sagen... Die, so. Ja, genau, haben an die Tür gehämmert und haben mich gefesselt und zu Boden geworfen und unsere Wohnung auseinandergenommen. Wer wohnt da noch außer dir? Wohnt da noch jemand? Na, meine Partnerin und dann zwei kleine Kinder. Die haben das die alles waren auch da, oder was? Die waren da. Die Kleine war zu dem Zeitpunkt 2 Jahre und hat bei uns im Bett gelegen und hat das, glaube ich, nicht bewusst wahrgenommen. Und der Große hatte den Tag vorher seinen 5. Geburtstag gefeiert und war, glaube ich, ziemlich sauer, weil er eigentlich aufstehen wollte, um mit seinen neuen Spielsachen zu spielen. Und das ist dann ins Wasser gefallen. Und das Erstaunliche ist aber, dass der auch sozusagen nicht darüber gesprochen hat. Also er hat das völlig ausgeblendet. Und wie war das? Um wie viel Uhr hat das so? Ja, also kurz vor sieben. Also so dieser Klassiker. Genau, also im Morgengrauen. Und also ich habe es noch geschafft, mir eine Hose überzuziehen und. Haben die gleich die Tür eingeschlagen oder energisch geklopft und geklingelt? Die haben sehr energisch geklopft oder getreten und haben aufmachen, aufmachen, Polizei gebrüllt. Ja. Und haben dann angefangen, so rückwärts einzuziehen, so 3, 2, 1. Und dann war ich an der Tür. Und dann kamen die mir entgegen, also so in, weiß nicht, gefühlt 15 riesige Männer mit schwarzen, schusssicheren Westen, die irgendwie rumbrüllten. Helme, hatten die Helme auf? Glaube nicht. Ja. Und die sind aber mit gezogenen Waffen in die Wohnung und ich bin dann sehr schnell zu Boden geworfen worden. Ja. Dann irgendwie so ein Knie oder Fuß im Nacken und wurde da also mit den Armen am Rücken fixiert und habe dann nur gehört, wie die so durch die Wohnung gelaufen sind und dann so Raum 1 gesichert, Raum 2 gesichert. Wo ich mich immer gefragt habe, ob die vorher wussten, wie viele Räume wir in der Wohnung haben, dass die schon Nummern haben. Also aber wenn die, ich glaube, wenn man sich da ordentlich drauf vorbereitet, also wenn die so viel Gefahr da vermutet haben, wie es aussieht, dann muss man sich da doch vorher einen Plan besorgen, dass man weiß, wie viele Leute da drin sind und, oder sein können und so, ne? Oder? Na, normalerweise würde ich davon auch ausgehen. Und das Besondere war aber schon, dass das ja keine geplante Verhaftung war, sondern die haben sozusagen in der Nacht vorher 3 Leute beim Brandstiften an Bundeswehrfahrzeugen irgendwo in Brandenburg erwischt und die mit mir in dem Verfahren, mit anderen Leuten auch verbunden waren und haben dann so einen Handlungsdruck offensichtlich gespürt. Und die Situation selber war offensichtlich ziemlich spontan, was unter anderem daran zu merken war, dass, also hat mir dann Anne, also meine Partnerin, erzählt hinterher, dass der Zugriff selber und die Verhaftung von also Berliner SEK-Beamten durchgeführt wurde. Und die durften aber in der Wohnung nichts anfassen, sondern mussten warten, bis BKA-Beamte aus Meckenheim, die früh um 4 da losgefahren sind, dann irgendwann im Laufe des Vormittags ankamen, die dann die Durchsuchung in der Wohnung erst durchgeführt haben. Also da war ich schon lange abgeführt, aber das wäre jetzt so ein Indiz dafür, dass das jetzt nicht so eine ganz lang geplante Hausdurchsuchung gewesen ist, wo die eigentlich schon vorher wissen, was sie finden und suchen. Was ist dann noch so passiert? Also du bist auf den Boden geworfen worden. Also ich versuche mir gerade noch so ein Bild zu machen. Wie läuft das ab, wenn so jemand so verhaftet wird? Ja, also du bist zu Boden geworfen worden. Was ist mit deinen beiden Kindern und deiner Partnerin passiert? Dann habe ich nicht gesehen. Also ich war sozusagen in einem Raum, wo ich das nicht sehen konnte, wo ich auch alleine war. Ich wurde dann irgendwann sozusagen, durfte mich hinsetzen und mit den sozusagen gefesselten Armen am Rücken und dann hatte ich das Gefühl, die lassen dich da stehen. Also da ist doch niemand gekommen und hat mir gesagt, was eigentlich los ist. Also und hat jemand gesagt, warum genau, beschuldigt, so eine halbe Stunde nach einer halben Stunde kam dann jemand mit so einem amtlichen Text, ich verhafte sie wegen des Verdachts der Mitgliedschaft auf eine terroristische Vereinigung und großes Was hast du da gedacht? Das kam wie der Hammer aus dem Himmel, oder? Genau, also ich hatte sozusagen schon vorher so gedacht, klar, dass es Hausdurchsuchungen gibt und gab es ja vor dem G8, gab es ja auch irgendwie so eine große Welle an Razzien. Das kann schon passieren. Und als die dann gesagt haben, also terroristische Vereinigung, militante Gruppe, da war ich, also hatte ich eigentlich eher so ein Gefühl, musste jetzt lachen und wusste aber, das ist der Situation nicht angemessen und habe dann also gar nichts gemacht, mir das angehört und der ist dann auch wieder gegangen und irgendwann ist von Anne gerufen, also per Telefon durfte die anrufen, dann eine Anwältin gekommen, die dann sozusagen so ein bisschen beruhigend auf die Situation noch einwirken konnte. Und die kam dann. Und was hast du in dem Moment gedacht? War das Panik oder konntest du dir irgendwie vorstellen, wie die auf die, theoretisch zumindest auf die Idee kommen, dass. Nee, da ist, also ist ein ziemlicher Adrenalinstoß, wenn also so eine Horde von Bewaffneten in deine Wohnung stürmt. Und hatte auch zum Anfang sagen so Gedanken, wer sind die? Die haben Polizei gesagt, na, wird schon stimmen. Also so Gedanken gehen dann sozusagen dadurch und dann brauchte ich auch eine ganze Weile, um das sozusagen richtig einordnen zu können und wusste ja auch nicht, was das heißt. Also ob die mich jetzt gleich mitnehmen oder ob das sozusagen der normale Auftakt für eine Hausdurchsuchung ist, also dass man erstmal mit den Waffen in die Wohnung kommt. Also das war mir ja nicht klar zum Anfang. Und dann haben die die ganze Zeit dann in dem Raum gestanden, 15, 20 Leute in deiner Wohnung verteilt? Die waren in der Wohnung verteilt, genau. Da waren 2 bei mir im Raum und die anderen. Und haben die da rumgerumpelt und die haben auf diese Meckenheimer gewartet? Genau, die durften dann nichts anfassen. Die haben halt drauf, weiß nicht, also die Kinder beim Frühstücken bewacht, damit die nichts machen und haben irgendwie den Rest der Familie zur Eile angetrieben, damit die Kinder in die Kita gebracht werden können. Und du saßt die ganze Zeit da? Mhm. Und haben die euch immer, wie war der Umgangston? War der rau? War der ruppig? War der unverschämt? War der freundlich, höflich? Der war gar nicht. Also wurde, also zum Anfang war es halt so ein, also tierisch laut, also so mit Brüllen auch durch die Wohnung, auf den Boden, auf den Boden. Und dann war erstmal gar nichts. Also dann eher so Befehlston, so jetzt aufstehen und hinsetzen. Und dann aufgestanden, hab mich hingesetzt. Ja. Und dann kam irgendwann der Beamte, der mir gesagt hat, ich bin jetzt vorläufig festgenommen. Und dann ging der aber auch wieder. Also da war jetzt auch nicht der Versuch, mit mir zu sprechen. Und mein Bedürfnis, mit denen irgendwie eine größere Unterhaltung anzufangen, war auch nicht da. Und was ist dann passiert mit dir? Ich bin dann mit so einer ganz normalen Wanne und uniformierten Beamten nach Tempelhof zum LKA gebracht worden. Da bin ich in so ein Büro gekommen und da wurden meine Daten aufgenommen, die natürlich schon hatten. Also es war so ein bisschen absurd und dann bin ich da in so eine, weiß nicht, Zelle eingesperrt worden. Es war nicht Knast oder so, aber das war in diesem Polizeipräsidium. In dem Polizeipräsidium im LKA gibt so eine, weiß nicht, ob die Untersuchungszellen heißen. Die sind im Gegensatz zum richtigen Untersuchungsknast, haben die keine Toiletten in drinne. Und das heißt, man muss sozusagen immer klopfen und brüllen, wenn man auf Toilette will. Und das habe ich als eine ganz schmachvolle Erfahrung, also weil ich sozusagen gefühlt irgendwie alle halbe Stunde pinkeln musste. Also was wahrscheinlich gar nicht so war. Aber jedenfalls dachte, die machen sich bestimmt jetzt lustig, dass du so eine Pionierblase hast. Also, und so eine Peinlichkeitsgrenze, irgendwie so eine Bedürfnisse anzeigen zu müssen. Oder das ist so infantil einfach, das machen Kinder so. Die sagen, ich muss aufs Klo, bitte dann, hilf mir. So, ja, genau. Und das fand ich schon sozusagen ein so ein Punkt da, der mich sozusagen also sehr unangenehm berührt hat. Und das andere war halt die Unklarheit, was jetzt weiter passiert. Also ich hatte dann im LKA Gelegenheit, also ausführlicher mit der Anwältin zu sprechen, die dann auch schon so ein paar Aktenfetzen bekommen hatte und wusste, was mir vorgeworfen wird. Und dass es diesen Brandanschlag und andere Hausdurchsuchungen gab. Und das sozusagen war noch nicht zusammenzubringen. Also da waren sozusagen die drei Namen von den anderen Verhafteten, die mir alle nichts gesagt haben. Da waren noch Hausdurchsuchungen bei Freunden von mir, die aber nicht verhaftet wurden. Und das waren so Bilder, die also für mich sozusagen noch kein komplettes, also so Puzzlesteine, die kein komplettes Bild ergeben haben. Ich würde mich nochmal fragen, diese Leute, also ausgegangen sind die von dem Brandanschlag auf Bundeswehrfahrzeuge, ja, oder was, in Brandenburg, war das so? Na, das war der Anlass für die Verhaftung, also ausgegangen. Aber diese Leute kanntest du gar nicht? Ich hatte einen von denen mehrmals getroffen, das ist dann auch in den Akten sozusagen. Ach, und daher kamen die auf dich? Okay. Nee, das ist komplizierter, also die kamen auf die drei, weil sie mich und meine Freunde sozusagen für die geistigen Urheber von Anschlagserklärungen gehalten haben. Ah, verstehe. Und also das war zum Anfang auch ganz schwer in der Öffentlichkeit oder bei Freunden zu erklären, dass nicht ich das Pech hatte, die falschen Leute zu kennen, sondern dass, wenn man also den Verfahrensverlauf ansieht, hatten die drei, die da verhaftet wurden, sozusagen Pech, dass sie sich mit mir getroffen haben. Ja. So, also was so ein bisschen absurd klingt, also weil die drei sind jetzt verhaftet und denen ist nachgewiesen, jedenfalls sagt es das Gericht, dass die da Bundeswehrfahrzeuge in Brand stecken wollten. Und damit ist sozusagen dieses ganze Verfahrensverlauf völlig auf den Kopf gestellt. Aber vielleicht kann man zu dieser Verdachtsgenese oder so gleich nochmal kommen. Ich würde erstmal, also du, was war denn so dieses Bild, was dann an diesem Vormittag deine Anwältin dir so zeichnen konnte? Hat die gesagt, pass auf, also terroristische Vereinigung, das denkt man sich, das ist jetzt nicht, du hast einen Lolli geklaut. Genau, also es war sozusagen sehr, sehr deutlich, also das ist jetzt hier kein Spaß, die meinen das richtig ernst. Das stand irgendwie zur Debatte, es kann sein, dass du nach Karlsruhe zum Ermittlungsrichter vorgeführt wirst. Das hat mich dann die Nacht in diesem sozusagen Knast da, oder Knastraum vom LKA sozusagen also ziemlich unruhig schlafen lassen, weil ich sozusagen bis dahin auch noch die Hoffnung hatte, okay, das klärt sich jetzt wahrscheinlich alles auf. Also das ist ja dieser Gedanke, das ist ein Irrtum irgendwie, das ist alles. Und so klar, dass irgendwie drei Leute, die da auf frischer Tat ertappt werden, sozusagen irgendwie festnehmen und das wird sich alles aufklären und hatte dann völlig absurde Idee, weil das gleich neben dem Flughafengebäude ist, dass ich dann sozusagen immer gehorcht habe, ob irgendein Hubschrauber kommt. Also, weil es schon hieß, wenn nach Karlsruhe, dann mit dem Hubschrauber. Und bin dann zwar morgens um 5 aufgewacht und habe immer gelauscht, ob da etwa Hubschrauber landen. Und letztendlich sind wir irgendwo am Stadtrand, fast in Brandenburg, auf irgendeinem so Militärflughafen in den Hubschrauber gestiegen und noch durch die ganze Stadt gefahren. Aber das zeigt schon so, dass mich das tatsächlich beschäftigt hat in den Stunden. Und wie ist das so? Ich meine, man hat ja auch nur eine Lebensplanung, man hat ja so, also von diesen täglichen Terminen mal ganz abgesehen, aber Job und Verabredung, und sagt man dann, du, ich kann heute nicht, oder ich bin verhaftet worden, oder was muss man alles absagen und umlegen? Na, man hat ja kein Telefon, wenn man verhaftet ist. Also da darf man nichts absagen. Also das war das, was dann Anne gemacht hat. Also da liefen dann Anrufe ein von Leuten, mit denen ich tatsächlich dann am nächsten Tag Termine hatte und fragten, wo ich bleibe, und dann hat die versucht, das zu erklären. Oder und dann bist du nach Karlsruhe zum Ermittlungsrichter gekommen. Genau. Und ich meine, bist du von da an dann im Gefängnis, in der Untersuchungshaft geblieben? Oder kamst du da nochmal nach Hause? Nee, da kommt man nicht nochmal nach Hause. Also sind da nach Karlsruhe geflogen worden, da gab es auch wieder eine Zelle, wo man eingesperrt war, da kam dann die Anwältin irgendwann. Da hatten wir dann schon den Vorführbericht, also sozusagen die Grundlage für den Haftbefehl. Und da war im Prinzip das erste Mal, dass man sozusagen die Logik der Ermittler sozusagen verstehen konnte, also wo dann drin stand, also gegen wen das Verfahren eingeleitet wurde, also gegen mich und 3 Freunde von mir, weil wir Texte geschrieben haben, deren Begriffe angeblich auch in den Anschlagserklärungen vorkommen, und weil wir sozusagen gleichzeitig auch deutlich als Teil der linken Szene in Berlin identifiziert wurden, hatten wir da sozusagen diesen Verdachtsmakel. Und dann sind die sozusagen über Kontaktpersonen, sozusagen haben sie diese Genese des Verfahrens und haben daraus eben so eine gemeinsame Gruppe konstruiert. Aber das ist ja sehr spät, ne? Also du meinst, du bist morgens verhaftet und du verstehst dann irgendwann am Nachmittag oder wann war dir? Am nächsten Tag. Bist du beim Haftrichter in Karlsruhe und verstehst zum ersten Mal, warum die dich verhaftet haben. Ja. Und ich meine, wie war denn nun diese Genese? Also ich meine, was, wenn man jetzt heute, das ist ja schon 2,5 Jahre her jetzt oder sowas, ne? Kommt drauf an, welchen Zeit, also die Verhaftung war im Verhaftung Sommer 2007, das Verfahren hat September 2006. So, aber diese angefangen. Verhaftung. Aber ihr habt jetzt ja quasi diesen ganzen Verfahrensablauf, so wie er in den Akten ist und so wie ihn die Ermittler sehen, habt ihr ja rekonstruieren können. Kannst du das mal schildern, wie sozusagen die auf dich gekommen sind und wie diese Gruppe entstanden ist, angeblich? Na, muss man sozusagen einschränkend sagen, alles, was wir wissen, ist ja auch nur der Stand von Akten, die wir bekommen haben. Also wir haben unglaublich viele Aktenordner bekommen, also 84 prall gefüllte Leitsordner, die aber, das sagen alle, die sich mit solchen Ermittlungsakten auskennen, nur ein Bruchteil von dem sind, was tatsächlich da erfasst wurde. Und da gibt's auch ganz viele Lücken und ganz viele Punkte, wo gar nicht klar ist, wie die auf bestimmte Vermutungen oder Verdachtsmomente kommen, also die entweder aus anderen Ermittlungsverfahren da einfließen oder also das aber so zur Anstrengung. Aber das, so, wie sie es euch jetzt darstellt. Genau, die Darstellung ist so, dass die Beamten beim BKA, Abteilung Linksextremismus, seit 2001 verzweifelt suchen, die militante Gruppe ausfindig zu machen, die eben mit Anschlägen auf Behördenfahrzeuge und Behörden und weiß der Geier was aktiv ist und regelmäßig lange Texte zur Begründung der eigenen Anschläge veröffentlicht. Und da gab es, bevor das Ermittlungsverfahren gegen uns eingeleitet wurde, schon 3 andere Verfahren gegen die angeblichen Gründer der militanten Gruppe. Die sind inzwischen auch alle eingestellt. Die wurden 6 oder 7 Jahre lang sozusagen am Laufen gehalten, diese Verfahren, also auch ohne Ergebnis. Und in den Akten steht, dass der Ausgangspunkt für unsere, also für die Eröffnung des Verfahrens, eine Internetrecherche gewesen sei, bei der Begriffsübereinstimmung von auffälligen Begriffen in den Anschlagserklärungen und von mir und anderen namentlich veröffentlichten Texten auftauchen. Und das sind so Begriffe wie Prekarisierung, marxistisch-leninistisch, Bezugsrahmen, politische Praxis, Reproduktion, Gentrification tauchte dann später auch noch in sozusagen den verdächtigen Begriffen auf. Also waren so 9 Worte, die sozusagen den Verdacht begründet haben. Und das Das haben die gegoogelt oder was? Das steht nicht so da, Internetrecherche. Es ist auch in dem Prozess, der dann ja gegen die drei in Brandenburg Festgenommenen stattgefunden hat, wurde versucht, das so ein bisschen genauer rauszukriegen. Und das blieb aber dabei, dass über Ermittlungsmethoden und Taktiken der Polizeiarbeit nicht öffentlich gesprochen wird. Okay, Sie haben es gegoogelt. Also Sie das ist eigentlich ganz pfiffig, oder? Dass man versucht, die, also da textuell ranzugehen, so einen Kontext zu finden. Denn tatsächlich liegt ja der Verdacht nahe, dass wenn du jetzt nicht diese Bekennerschreiben geschrieben hast, zumindest die Autoren der Bekennerschreiben deine Texte kennen, oder? Das lässt sich daraus vielleicht schon schließen. Könnte sich schließen lassen, allerdings sind diese neuen Begriffe, ein paar habe ich jetzt ja genannt, die sind sozusagen tatsächlich nicht so speziell, dass man sagt, also die müssen in meinen Texten stehen. Also es gibt, also das kann man, glaube ich, sozusagen, wenn man selber mal so ein Google-Spiel macht, sozusagen schnell rauskriegen, dass es irgendwie ein paar hunderttausend Texte gibt, die Prekarisierung oder die politische Praxis oder Bezugsrahmen oder Reproduktion benutzen. Und das war auch nicht so, dass die gesagt haben, alle diese Begriffe finden in einem Text statt, sondern die waren verteilt über Texte von uns. Also es war sozusagen nicht so, dass es dann den einen Mustertext gab, der quasi so ein Blueprint der Anschlagserklärung gewesen sein soll. Also das war sozusagen die Initialzündung, wie dein Name überhaupt in diese Akten kam, genau, also und wie du da ins Visier geraten bist. Jedenfalls die Begründung der Staatsanwaltschaft vor dem Ermittlungsrichter, der dann diese Ermittlung genehmigt hat und halt die ersten Überwachungsmaßnahmen. Genau, damit gab es noch andere so Initialzündungen oder war das so diese, das ist so die Initialzündung? Genau, da steht dann drin, dieser Personenkreis, also diese vier Ursprungsbeschuldigten, die kennen sich vermutlich seit Jahren, die sind ein Freundeskreis, also alles Sachen, die stimmen, wo wir uns bei der Aktenlektüre immer gefragt haben, woher wissen die das eigentlich, wenn die angeblich erst mit den Begriffen auf uns gekommen sind, ja? Sie hatten die Anschlagsschreiben von einer militanten Gruppe, haben nach Schlagwörtern geguckt, woher könnten die kommen, haben gerecherchiert und sind auf dich gekommen. Aber genau. Die Argumentation ist jetzt, ihr kanntet euch schon, oder? Genau, die haben sozusagen um die mutmaßlichen Autoren oder die Benutzer dieser Begriffe herum, haben sie gesagt, das ist ein Freundeskreis von vier Leuten, von zwei von denen hatten sie sozusagen Begriffe recherchiert und die anderen beiden haben sie dann aber auch noch mit dazugenommen. Und das legt so ein bisschen nahe, dass sie eigentlich irgendeinen anderen Anlass hatten, den sie aber bis heute nicht offenlegen wollen, sondern dass sie da versucht haben, mit dieser Google-Recherche die Genehmigung zum Ermitteln zu erwirken. Weil sie, wenn sie gesagt hätten, was sie wirklich getan hätten. Genau, weil, weiß nicht, ein Massenscreen von allen linken Aktivisten in Berlin oder. Was ist denn deine Vermutung? Also ich meine, weiß es nicht, ich habe keine Vermutung. Okay. Und okay, dann ging das los. Das heißt, das könnte sein, dass ihr die Verbindung zwischen euch durch illegale Ermittlungsmethoden herausbekommen haben oder wie? Ist schwer zu sagen. Also was uns hinterher aufgefallen ist, dass in den Ermittlungsakten gegen die, wie haben sie die genannt, militante Kampagne gegen den G8, also wo es kurz vor dem G8 irgendwie diese spektakulären Razzien gab, da gibt es auch Ermittlungsakten und da tauchen von den dort Beschuldigten Kontaktpersonen auf und haben wir aber auch erst hinterher erfahren, da ist zum Beispiel zu mir sozusagen also der längste Text von den 60 Kontaktpersonen, wo auch drin, also schon da haben sie dort damals reingeschrieben, ist nicht ausgeschlossen, dass der die Texte für die militante Kampagne gegen den G8 schreibt. Ach so, ja. Weil er kennt da verschiedene Leute und der hat studiert und der kann gut schreiben. Ja. Und deshalb ist es sozusagen nicht so ganz glaubwürdig, dass die mit einer puren Internetrecherche das erste Mal auf meinen Namen gekommen sind. Also die hatten dich schon vorher auf dem Kika quasi. Genau, und also aus diesem G8-Kontext ist es, also finde ich es auch wenig erstaunlich. Also da haben sie sehr großflächig alle Aktivitäten überwacht und ich war bei ganz vielen von den Aktivitäten Vorbereitung beteiligt. Aber du warst nicht du warst an diesen Brandanschlägen nicht beteiligt, sage ich jetzt mal. Nee, also da gibt es auch keine Indizien, die von den Beamten sozusagen angeführt werden. Also es gibt sozusagen wieder irgendwelche. War das denn jetzt eine Hilflosigkeit von denen, auf dich zu kommen, oder ist es, oder haben sie da, haben sie es ein bisschen sehr gut gemeint und haben vielleicht einen mehr zu viel festgenommen, oder wie würdest du das werten? Oder ist es eine Repressalie? So kann man es ja auch werten. Mhm. Das ist eine Repressalie gegen jemand, der sich da sehr Zeichen setzen, so macht, also weiß nicht, also vor dem G8 würde ich sagen, also da kann man so das taktische Moment gut erkennen, warum findet da eine Razzia statt, warum wird ein Teil des Protestspektrums kriminalisiert, da will man eine Spaltung in die Bewegung tragen. Also da würde ich sagen, ganz bewusst wird irgendwie zu diesem Mittel Hausdurchsuchung und großes Drama gegriffen. Und in unserem Fall glaube ich eher, dass es sozusagen völlig überstürzte Aktion war. Also die, also jedenfalls ist das auch im Prozess so rausgekommen, dass die drei, die da in Brandenburg die Bundeswehrfahrzeuge angezündet haben sollen, sozusagen überwacht wurden an dem Tag und da also beobachtet worden sind, als sie da draußen waren. Und da ist ein Handlungsdruck entstanden. Und weil sie die drei aber nur über dieses komische Konstrukt überhaupt in die Überwachung, in Überwachung reinbekommen haben, kann ich irgendwie den Ermittlerblick tatsächlich ein bisschen nachvollziehen, dass die dann sagen, dann hat sich ja unsere These bestätigt. Ne? Also aus Ermittlerperspektive haben die gesagt, wir haben hier vier Leute festgenommen? Nee, wir haben vier Leute, von denen wir vermuten, die schreiben die Texte und die sind die intellektuellen Hintermänner, taucht irgendwo in den Akten auf. Ja. Und tatsächlich einer von den intellektuellen Hintermännern trifft sich mit einer unbekannten Person, die wir weiter überwachen, die sich wiederum mit anderen, noch unbekannteren Personen trifft. Und dann werden die drei später ins Verfahren gekommenen erwischt beim Brandstiften. Und dann ist sozusagen, geht die Ermittlungsthese von Anfang bis Ende durch und wirkt dann auch zurück. Also weil die drei Brandstiften, bin ich dann natürlich auch sozusagen genau, der weil Schreiber. Sie über dich da hingekommen sind und wenn die Brandstiften, dann bist du auch irgendwie mitverwickelt. Aber selbst wenn das stimmen sollte, also als juristischer Laie, glaube ich nicht, dass es sowas gibt wie einen intellektuellen Hintermann. Also selbst wenn du Texte geschrieben haben solltest, die gegen Gentrifizierung und gegen die G8 meinetwegen gegen die Bundeswehr sind und diese Jungs daraus den Schluss ziehen, dass man diese Fahrzeuge anstecken muss, glaube ich nicht, dass man dir, ich glaube, das ist versucht worden, auch in den 70ern. Nee, das ist auch nicht der Vorwurf. Also die sagen nicht, ich hätte Texte an der Uni geschrieben und die militante Gruppe hätte sich darauf bezogen und ich hätte sozusagen Anregung geben, sondern die wollen gerne, also die wollen behaupten, dass ich Teil dieser Gruppe bin und die Bekennerschreiben geschrieben habe. Und als Beweis dafür. Aber auch die Bekennerschreiben zu schreiben, würde reichen, um dich zu verurteilen, weil du dann Teil der Gruppe dann ist man bist. Teil auch der wenn Gruppe. Du die Taten selber nicht mitbekommst. Genau, das ist ja dieses Konstrukt bei den Vereinigungen, kriminellen und terroristischen, dass man über Zugehör, also da wird ja nicht über die Tat an selber, sich, sondern über die Mitgliedschaft die Strafe ausgesprochen. Und aber nur mal fürs Protokoll, du hast sie nicht geschrieben. Nee. Gut. Du hast sie nicht geschrieben und wenn du sie geschrieben hättest, dann wäre, angenommen jetzt wären, die wären nur auf deinem Computer geschrieben worden, aber du hättest sie nicht geschrieben. Habt ihr darüber mal nachgedacht? Wärst du dann auch, hätte man dich dann auch... Wie klar juristisch beschrieben werden muss, also sozusagen, oder wie juristisch diese Mitgliedschaft nachgewiesen werden kann und muss, das ist, glaube ich, eher tatsächlich so eine Juristerei. Ah, okay. Und sag mal, also dann wurde sozusagen über dieses, wie auch immer, über diesen ersten Anlass, wurde dann beim Ermittlungsrichter, beim Ermittlungsrichter eine Überwachungsmaßnahme gegen dich. Und gegen meine drei Freunde. Und gegen dann drei Freunde. Das war sozusagen der nächste große Schritt dann. Also genau, das waren die vier Ursprungsbeschuldigten, die haben nach dieser Internetrecherche und einem Auswertungsbericht von irgendeiner Abteilung beim BKA, haben die gesagt, jetzt leiten wir hier ein Verfahren ein, wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, militante Gruppe, und überwachen erstmal die Telefone und die Handys. Und dann ist da diese sozusagen Überwachungskaskade in Gang gesetzt. Und das war wann? September 2006. September 2006, aus dem Rückblick fing sozusagen die Überwachung deiner Kommunikation. Was wurde denn da genau überwacht? Alles. Also sozusagen Festnetztelefon, Mobiltelefon. Abgehört sozusagen. Jedes Telefonat, was du gemacht hast, wurde abgehört. Ja, also ich glaube, das übliche Verfahren ist, dass das irgendwo in Meckenheim oder bei welcher Behörde auch immer sozusagen gespeichert wird und dann ausgewertet wird. Warum eigentlich Meckenheim? Verstehe ich nicht. Da sitzt das BKA. Ach so, klar, logisch. Und was noch? Also Festnetztelefon und Handy. Das waren die ersten Sachen. Und dann ist so eine Art Überwachungskaskade in Gang gesetzt worden. Also das konnten wir in den Akten sehen. Also diese Überwachungsbeschlüsse, die zählen ja immer für maximal 3 Monate. Nach 3 Monaten muss dann die Staatsanwaltschaft, also die Bundesstaatsanwaltschaft in dem Fall, stellt dann sozusagen Antrag auf Verlängerung. Und Begründung war immer, in den letzten 3 Monaten konnten keine Auffälligkeiten festgestellt werden und deshalb beantragen wir, dass auch noch das Telefon in seinem Büro, das Telefon der Lebenspartnerin, das Telefon der Eltern oder weil er auch einen Zugang dazu hat, überwacht wird. Nach nochmal einer Zeitablauf wird gesagt, hat immer noch nichts gebracht. Wir müssen jetzt aber auch noch Zugang zu den Computerdaten irgendwie bekommen oder wir müssen, wie heißt das, sozusagen also so eine verdeckten Ermittlungen aufnehmen, also dass das tatsächlich also durch den Alltag begleitet wird von irgendwelchen Überwachung, Verfolgungsteam oder irgendwann sind Kameras vor und hinter unseren Häusern. Spannend. Also ihr seid richtig quasi verwanzt worden auch was in den Wohnungen? In den Wohnungen haben wir, also gibt es keine Aktennotiz, heißt aber nicht, dass das nicht stattgefunden aber hat. Aber ihr wisst davon nichts. Und Kameras von außen? Von außen auf die Haustüren. Das ist ja spannend. Und also mit kommen wir gleich noch zu. Dann also zu den Maßnahmen gehörten also GPS-Sender, an denen von uns die Privatfahrzeuge hatten, also um ständig zu gucken. Dann gibt's die wurden so mit Magneten drunter geklemmt, oder? Keine Ahnung, wir haben die nicht gefunden. Also, oder als wir das dann erfahren hatten, waren die auch schon weg wieder. Dann gab es sogenannte stille SMS. Das heißt also, dass bei mir, glaube ich, im Halbstundenrhythmus für mich nicht sichtbar ein Ping an mein Telefon gesendet wird. Dir wurde eine unsichtbare SMS gesendet, die dein Telefon dir aber nicht angezeigt hat. Genau, die zeigt das nicht an, hat aber den Effekt, dass sozusagen der nächstliegende Sendemast aktiviert wird. So. Und das sind Daten, an die rankommen. Sie wissen, in welcher Zelle du eingebunden bist. Genau, also das ist sozusagen zum Orten meiner, also um so ein Bewegungsprofil zu erstellen. Kameras vor den Häusern hatte ich beschrieben. Dann gab es kleine Lauschangriffe, das heißt, dass in Kneipen oder auf Versammlungen auch dann Beamte mit Tonaufnahmetechnik dabei sind und versuchen, das nicht öffentlich gesprochene Wort, wie es im Amtsdeutsch heißt, aufzuzeichnen. Das heißt so, du sitzt in der Kneipe, unterhältst dich beim Bier. Genau, sowas. Dann sitzt am Nachbartisch jemand in einem Fall haben wir das dann rekonstruiert. Da kamen 2 Punks und haben Schach gespielt am Nachbartisch, die offensichtlich sozusagen so Ausstellungspunks des BKA gewesen sind. Berufspunks. Ja, naja, also sozusagen in den Berichten, die wir dann später bekommen, stand tatsächlich drin irgendwie, also im Abstand von 40 Zentimetern, so, also das sozusagen näher dran, als wir jetzt hier sitzen, war dieses Aufnahmegerät. Trotzdem war es in der Kneipe zu laut, sodass er das nicht verstanden haben, was gesprochen wurde. Also, aber was ja auch schon eine Kunst ist. Ne? Das ist ja faszinierend, denen dann so auf die Schliche zu kommen. Irgendwie muss man sich doch da auch bei allem negativen Beigeschmack auch ganz schön wichtig vorkommen, oder? Wenn die so einen Aufwand treiben, da Leute, dann müssen die sich maskieren, dann haben die rausgefunden, wann bist du in der Kneipe, dann staffieren die da 2 als Punks aus oder aktivieren 2 Punks, die da ohnehin immer als Punks rumlaufen, die setzen sich daneben und haben dann Technik dabei und so. Das ist doch faszinierend auch irgendwie, also auch ein bisschen rührend, ne? Dich pinselt ja niemand mit deiner BKA-Berühmtheit währenddessen, sondern das sind alles verdeckte Maßnahmen. Alles kommt alles im Nachhinein raus. Du kriegst es dann hinterher raus und da war sozusagen also der Spaß an solcher Art Berühmtheit schon relativ gedämpft. Begrenzt. Also aber lass mal aus kurz der Perspektive und Zelle in Moab. Das verstehe ich, aber auf der anderen Seite verstehe ich auch, wenn ich es verstehen wollte, diesen Ehrgeiz natürlich der Ermittler, dir dann auch was nachzuweisen, weil der Aufwand war doch immens, muss ja immens gewesen sein. Also auch intern, ne? Wir haben jetzt einen riesen Bohau gemacht und es wird ja immer mehr. Mussten es rechtfertigen. Und wenn dann nachhinein rauskommt, dem ist überhaupt gar nichts nachzuweisen, das wäre ja ein bisschen peinlich. Nee, klar, also da ist einiger Ehrgeiz. Das haben wir auch sozusagen jetzt im Nachhinein. Also die haben ja dann also dieses Verfahren, also 4 Ursprungsbeschuldigte, dann 3 später dazugekommene Beschuldigte, die dann da beim Brandstiften erwischt worden. Vor dem Prozess ist das Verfahren gegen die 3 später dazugekommenen abgetrennt worden. Die haben dann ein eigenes Aktenzeichen bekommen, also weil ihnen offensichtlich klar war, dass man sozusagen nicht in dieser Gesamtkonstellation irgendeine gemeinsame Vereinigung konstruieren kann, die vor Gericht standhalten würde. Und haben trotzdem, also obwohl sozusagen ihnen eigentlich klar war, sie haben sozusagen keine gerichtsfesten Indizien für eine Mitgliedschaft, haben wir gesehen, dass also an Aktenauszügen dann, dass die noch lange nach Abtrennung dieses Verfahrens unglaublich viel Geld auch in die Hand genommen haben, um irgendwelche Sachen mir nachzuweisen. Also die haben beispielsweise eine von diesen Tonaufnahmen, die sozusagen wegen der Nebengeräusche, also Kneipe mit lauter Musik, keine Qualität hatten, die auswertbar waren, haben wir dann so Akten gefunden, dass die Amtshilfe beim BND angefordert haben, ob die vielleicht eine bessere Technik haben aus ihrer Tonaufnahme noch. Ich hätte Ihnen hier auch welche. Ja. Bei mir im Schrank liegt auch ein ganz gutes Mikrofon. Das hätte auf 40 Zentimetern ganz gut funktioniert. Mikrofon hatten sie. Also die hatten sozusagen jetzt ihre Aufnahme, die nicht zu gebrauchen war. Das BND, also BND hat sich das angeguckt, konnte da nichts machen. Dann sind sie zum Max-Planck-Institut gegangen, die irgendwo in Chemnitz offensichtlich gute Tontechnik haben da sozusagen auch eine Anfrage gestellt und irgendwie mehrere tausend Euro dafür ausgegeben, um dann sich von denen anhören zu lassen, dass sie aus der verrauschten Aufnahme auch nichts herausholen können. Dann sind ja alle Computer dann und Datenträger beschlagnahmt worden und ausgewertet worden. Haben wir auch noch im letzten Jahr erst dann Akten gefunden, dass beim Versuch verschlüsselte Dateien auf meinem Computer oder verschlüsselte E-Mails, weiß ich nicht so genau, zu entschlüsseln, dass da auch Amtshilfe bei verschiedenen anderen Geheimdiensten angefragt wurde, dann ein Informatikprofessor in Köln gefragt wurde, ob der das vielleicht regeln kann. Und der hat dann so einen Kostenvoranschlag gemacht, hat gesagt, hier, das würde 10.000 Euro kosten, dass er letztendlich auch nur Passwortraten spielt. Also der hatte jetzt auch keine Technik. Also das fand ich zumindest. Und hat er das dann gemacht? Also wurde der beauftragt? Der wurde nicht beauftragt. Also der war zu teuer und konnte auch, also wir haben ja den Schriftwechsel gesehen, der konnte auch nicht überzeugend begründen, dass er ein Passwort knacken kann. Also der hat letztendlich. Und der wollte sich einen Urlaub gönnen. Sozusagen zum Zuhören, also Passwörter mit mehr als 8 Zeichen sind vom Informatikinstitut in Köln nicht knackbar. Mhm. Ich hatte deutlich mehr. Sagen, also so, und das waren so aber Indizien, wo die eigentlich für ein, weiß ich nicht, sozusagen juristisch aussichtsloses Verfahren, also genau diesen Ermittlungsehrgeiz oder einen Verfolgungsehrgeiz entwickelt haben. Und das steht sich ja sozusagen auch noch im Verhältnis, dass dieses Verfahren jetzt so lange noch aufrechterhalten wird. Also dass die schon noch hoffen, da gibt's irgendwas oder. Aber lass doch nochmal so dieses Arsenal, also du hast es so angefangen aufzuzählen, ne? Kamera, GPS, Handyüberwachung, Festnetzüberwachung, Büro, Partnerin, Kamera haben wir gesagt, kleine Lauschangriff. Wie sind die an deine, was haben die mit deinem Computer Geschichten gemacht, wie sind sie da rangekommen, was haben sie da gemacht? Sie haben die E-Mails bei den Providern abgefangen. Abgefangen und über so eine Lawful Interception oder wie das heißt. Das ist nicht so richtig deutlich. Also ob das so lawful war? Genau, also da gibt es tatsächlich keinen Briefwechsel, aber wir haben sozusagen Auszüge, also in den Akten wird auch der E-Mail-Verkehr ausgewertet, weshalb hatten sie da einen Zugriff. Und sie haben, wo wir auch keinen sozusagen, also kein Antrag und nicht wissen, wie sie daran gekommen sind, dass bei einzelnen Beschuldigten beschrieben wird, welche Seiten die angeklickt haben. Was im Prinzip auch nur über, also irgendeine Form von Online. Welche Seiten sie, also sie müssen entweder Zugriff auf diese also entweder waren sie in Vorratsdaten. Der Wohnung oder auf Vorratsdaten, genau. Und das wird nicht genau beschrieben, aber es taucht sozusagen in den Erklärungen auf, für die, als Verdachtsmoment zählt auch, dass sich der Verdächtige mit folgenden Themen beschäftigt. Unter anderem hat er am so und so vielen die Webseiten aufgerufen. Also was ihr wisst, ist sozusagen, computermäßig haben E-Mails, haben sie gelesen. Sie wissen, sie haben aufgelistet, welche Webseiten angeguckt also wurden. Genau. Aber wie jetzt das technisch genau das gemacht wurde, das ist im Dunkeln nach wie vor. Das ist im Dunkeln und ist auch, also gibt für uns ja auch keine. Dadurch, dass es keinen Prozess gibt, gibt es sozusagen auch gar keine Möglichkeit, da eine Offenlegung zu verlangen. Und nachträglich sind natürlich über die beschlagnahmten elektronischen Geräte sozusagen ja auch noch jede Menge Auswertung. Also von die dann in deiner Bewohnung bei der Verhaftung beschlagnahmt wurden. Oder im Büro auch. Also die haben ja auch an der Uni das Büro. Also die haben deinen Rechner mitgenommen zum Beispiel. Dann müssen sie haben alles, was mit Strom funktioniert. Also außer Plattenspieler mitgenommen. Lustig. Also und war deine Platte verschlüsselt, deine HD, deine Disk? Oder nee. Das war einfach. Ich hatte sozusagen verschiedene verschlüsselte Dateien und verschlüsselte E-Mails. Okay. Und die scheinen ihnen offensichtlich Schwierigkeiten gemacht zu haben. Auf der anderen Seite haben sie aber auch verschiedentlich Texte sozusagen rekonstruiert, die sozusagen eigentlich gelöscht waren. Also gelöscht und dann vielleicht noch im Papierkorb oder auf der Platte irgendwo nicht überschrieben waren. Genau, offensichtlich nicht überschrieben waren. Also das sind. gut. Geht aber so gut. Über diese technischen Details, also wie das jetzt konkret deine Rechnerüberwachung abgelaufen ist und gibt's? Die Surfüberwachung und Dateien und so, das ist nicht aktenkundig, zumindest nicht euch einsichtig gewesen. Genau, es gibt so ein paar Aktennotizen, dass mit Providern sozusagen Anfragen gestartet wurde, das war ja noch. Ja, also mit den E-Mails, das kann man sich ja noch vorstellen, irgendwie, dass die, ne, klar, wenn die sagen, hier, wir gehen hin und das gibt ja diese Schnittstellen und. Genau, also da sind Anfragen, das war ja noch, also vor der Vorratsdatenspeicherung. Und da sind teilweise dann aber auch Antworten, dass einzelne Provider gesagt haben, können wir gerne machen, das kostet 15.000 Euro im Monat. Und dann hat das BK auch gesagt, dann verzichten wir darauf. Mhm. Also da gab es offensichtlich noch Spielräume 2006, 2007, die es heute ja dann nicht mehr gibt. Also möchtest du eigentlich dein Bier jetzt trinken? Das wäre eine super Idee. Ja, genau. Willst du das mal holen? Cool. Gut, okay. Und dann wurden diese ganzen Überwachungsmaßnahmen, das hast du beschrieben, die wurden immer mehr. Es fing an mit Telefon, mit Handy und kam immer mehr dazu und immer mehr dazu und immer mehr zu. Und am Ende wart ihr wie lange sozusagen komplett überwacht? Ja, schon so ein halbes Jahr. Also, halbes Jahr, also wo wirklich so nahezu jeder Schritt. Ab und Januar, Februar waren, also richtig auch mit. Von 2007 war das dann, ne? Also, und man muss sich jetzt nicht so vorstellen, dass das sozusagen jeder Schritt durchgehend überwacht wird, sondern es gab dann laut Aktenlage immer, weiß nicht, mal zwei Wochen, wo tatsächlich so eine verdeckten Ermittlerteams dir im Alltag hinterhergeschlichen sind und dann war auch mal wieder eine Pause von vier Wochen und dann waren wieder drei Tage oder so. Also, das. Es war keine, ja, okay. Also das war nicht durch. Nicht durchgehend, aber schon ziemlich intensiv. Genau. Und aber von einem Wanzen in Wohnung und Kameras in der Wohnung wisst ihr zumindest nichts. Wisst mal nichts, nee, danke. Und von Agenten in deinem Umfeld gibt es da jemanden, der aus deinem Umfeld war, irgendwie Kollege oder Mitstreiter, von dem du wüsstest, dass er Nachrichten. Nee. Es gibt in dem Prozess gegen die drei in Brandenburg Festgenommenen. Ja. Da gab es eine Notiz oder tauchte in der Anklageschrift irgendwie so ein Vermerk des Verfassungsschutzes auf, dass irgendeine Quelle, die allgemein als nachrichtenehrlich eingeschätzt wird von der Behörde, also so sprechen die, dass es da eine Bestätigung gibt, dass die drei Angeklagten Mitglieder der MG sind. Also dieser militanten Gruppe. Und da ist dann bis zum Behördenchef sind sozusagen verschiedene Beamte des Verfassungsschutzes dann vor Gericht geladen gewesen und mussten da letztendlich sagen, das lässt sich nicht überprüfen, was diese nachrichtenehrliche Quelle gesagt hat. Und eigentlich hat das auch nur vom Hörensagen. Und die haben nicht mal gesagt, also das kann auch sein, dass diese Quelle, weiß ich nicht, auf einer Veranstaltung war, wo die drei Angeklagten revolutionäre Reden gehalten haben und gesagt haben, also kann ich mir schon vorstellen, dass die das waren. Also dieses Element ist ziemlich rausgebrochen, heißt aber nicht, dass es nicht sowas gab. Und was es dann gegeben hat, waren Zeugenvorladungen hinterher, also wo eben Bekannte und Freunde über die Personen befragt wurden. Ne? Werden sollten und da hat ein Großteil hat, weiß nicht, da vom Aussageverweigerungsrecht nach Paragraph 55 Strafgesetzbuch, also sich nicht selbst zu belasten, Gebrauch gemacht. Mhm. Naja, mit der sozusagen ja unschlagbaren Begründung, wenn ihr jemanden wegen solchen Textstellen verdächtigt und weil er die falschen Leute kennt, dann bin ich ja auch hochverdächtig, weil ich kann auch lesen und kenne den ja auch. Ja, das ist richtig. Und das war auch interessant, also das haben die durchgehen lassen. Und sag mal, und habt ihr denn während dieser Zeit, also während dieses halben Jahres, habt ihr da von diesen ganzen Sachen irgendwas mitbekommen? Nee. Also es ließ sich komische Sachen, also Anne hat das, ich habe ja mit Anne da auch für die DCP-Leute ein Interview gemacht und da hat sie auch so ein bisschen beschrieben, dass Handys irgendwie sich komisch verhalten haben. Ja, war, also aber nicht, also glaube ich nicht in der Situation selber vielleicht bemerkt, aber nie so eingeordnet. Ah. Und das waren eher so Sachen, die man dann sozusagen mit Aktenlektüre, also im Prinzip ist es ja wie so ein fremdgeschriebenes Tagebuch, dass da steht irgendwie, du warst da Mitte April in einer Kneipe und dann kannst du überlegen, du warst in der Kneipe und dann beschreiben die die Situation, da weißt du, stimmt, jetzt erinnere ich mich. Und also, dass man sozusagen auf diesen also sozusagen retrospektiv sich Situationen erschließt und sagt, stimmt, da sind doch diese Punks gekommen, die müssen das gewesen sein. Oder dass mir dann aufgefallen ist, weiß nicht, auch so ein Abend, wo die was aufgenommen haben, dass ich mich gewundert habe, warum mitten in der Nacht auf der Bernauer Straße, auf der Brunnenstraße, jemand vor Schaufenstern steht, wo eigentlich nichts zu sehen war. Dumm, die dumm, die dumm. Und das waren aber sozusagen so Momente, die hinterher Sinn gemacht haben. So, also weil Verrückte gibt es ja sozusagen genug, also dass ich da nicht ständig drüber wundere. Und diese ganz richtigen, auffälligen, also doch, wir hatten schon so eine Sache, also unser Internet ist irgendwann zur Jahreswende 2007 langsam geworden. Wir haben dann von unserem Internetanbieter uns sozusagen irgendwie eine höhere Durchlassrate aufschwatzen lassen und die haben damals gesagt, ja, das liegt ja an der Versorgung in Mitte, da ist das Breitband noch nicht so weit entwickelt Also kann man dann hinterher vielleicht auch sozusagen darauf beziehen, aber sozusagen in dem Moment haben wir uns über den sozusagen Anbieter geärgert, unserer DSL-Verbindung geärgert. Und Okay, aber so im Nachhinein gibt es so ein paar Indizien, aber genau, so in dem Moment habt ihr nicht gedacht. Nee. So. Und die also sozusagen richtig deutlichen dann sind dann tatsächlich erst nach meiner Haftentlassung dann gekommen, also wo es tatsächlich so Fehlschaltungen in den Telefon gab. Oder? Genau, da müssen wir nochmal die Timeline so ein bisschen gerade rücken. Also du bist Ende, also Herbst 2006. Hat das Verfahren angefangen? Wann bist du in Untersuchungshaft gekommen? Am 31. Juli 2007. Da waren dann sozusagen diese Überwachungsmaßnahmen. Genau, und dann gab es diesen Brandstiftungsverbuch und die Festnahmen. Genau, du hattest dich aber während dieser Überwachungsmaßnahmen quasi mit den Leuten getroffen, die dann in Brandenburg, die LKWs angezündet haben. Und das haben sie sozusagen im Rahmen dieser Ermittlungen, diese Verbindung hergestellt. Genau, das haben sie rekonstruiert. Und dann haben sie angefangen, deinen Bekannten zu überwachen. Der hat die Laster angezündet und dann haben sie gesagt, okay, jetzt müssen wir auch den Holm so nehmen. Sozusagen die Ermittlungen. Und dann war das, wie lange, das war 2007, wie lange warst du in U-Haft? 3 Wochen, also klingt so im Nachhinein völlig unspektakulär, also kürzer als ein guter Urlaub, aber Du weißt nicht, wie lange es dauert, wenn du reinkommst. Genau, das ist das Problem. Und du denkst, also wie lange kann es maximal sein? Zwei Jahre? Also ein halbes Jahr. Genau, aber kann dann mit Ausnahmen, weil es eine besonders schwierige Prozessvorbereitung ist, auch Sondergenehmigung für Verlängerung geben. Aber in dem Moment, man denkt tatsächlich immer so von einem Tag auf den anderen. Also als ich da in Tempelhof, am Tempelhofer Damm beim LKA in der Zelle saß, da habe ich gedacht, morgen entscheidet sich das, ob du zum Ermittlungsrichter musst oder nicht. Und dann, als wir dann da in Karlsruhe waren, dachte ich, nachher entscheidet sich, wie lange du jetzt wegbleibst. Und dann irgendwie in Moabit, nachdem der da den Haftbefehl unterschrieben hatte, dann war klar, irgendwie in 2 Wochen findet ein Haftprüfungstermin statt. Also der wurde dann nochmal verschoben. Also ich war sozusagen nicht lang genug drin, um tatsächlich so eine Langzeitperspektive. Ja. Wer weiß, wie lange das dauert, sondern man ist sozusagen, also ich hatte Etappen, bis zum nächsten Termin. Und es gab dann auch ja zwischendurch, also als ich dann in Moabit war, sozusagen schon auch gute Anzeichen, also dafür, dass die mich wieder rauslassen müssen. Also weil dann diese juristischen Auseinandersetzungen an Fahrt aufgenommen hatten und irgendwie eine Klage gegen den Haftbefehl eingereicht wurde und klar war der Ermittlungsrichter oder der BGH muss sich damit beschäftigen. Also das war sozusagen auch so eine Perspektive, die sich für mich aufgemacht hat. Was mich nochmal interessieren würde, Untersuchungshaft, das ist ja nun liegt ja in der Natur der Sache, dass man unschuldig sein kann, wenn man auch an dir sieht. Das heißt, viele von den Leuten, die in Untersuchungshaft sind, sind unschuldig. Und merkt man das der Haft an? Was ist das für eine Art von Haft? Wird man so behandelt, dass man nachher sagen kann, na gut, okay, also war angemessen oder so? Oder kann ich nicht. Ist es eine Art von Strafe? Ja. Wenn man dann nichts getan hat, ist es natürlich besonders übel. Weggeschlossen sein ist glaube ich, eine Strafe. Strafe, Ausnahmesituation. Aha. Die Unsicherheit, die bei mir war, dürften die anderen Du darfst auch nicht kommunizieren dann in der Zeit. Es ist unterschiedlich, aber ich hatte ja sozusagen Sonderhaftbedingungen. Also das heißt, ich war alleine in der Zelle, ich hatte alleine Hofgang. Das ist ein Privileg. Das ist kein Privileg. Also sozusagen Privileg, 23 Stunden eingeschlossen sein und eine Stunde Hofgang war jetzt nicht so privilegiert. Also die Idee ist sonst immer, dass man da mit Leuten reden kann. Okay. Und dass ich dann teilweise Hofgang mit 2 anderen hatte, also aber nicht den auch Verdächtigten da in dem Fall, also so ein mutmaßlicher Kokaindealer und ein Vietnamese, der aber mir gar nicht erklären konnte, wofür er diese Sonderhaftbedingung hatte. Und es war für mich ganz wichtig, sozusagen da so einen Austausch zu haben und rauszukriegen, wie funktioniert Knast eigentlich. Also die haben mir dann gesagt, hier, weißt du eigentlich, dass du das und das beantragen kannst? Weiß nicht, man kann da irgendwie über den Sozialarbeiter ein Radiogerät zum Beispiel beantragen, was irgendwie 23 Stunden sozusagen so ein bisschen besser überstehen lässt. Also das waren sozusagen Momente, die mir eigentlich gefehlt haben da drin. Und die Beamten, also Vollzugsbeamten im Untersuchungsknast, ja, die waren schon größtenteils relativ höflich oder förmlich. Also sozusagen, also haben mich nicht beleidigt oder beschimpft oder so, sondern also und der Kontakt hat sich aber auch so Tür öffnen, Essen reingeben, Tee ausschenken, Tür zu, Post rein. Hast du Bücher, Zeitungen, irgendwas lesen dürfen? Ich habe dann Zeitungen bekommen, also musste alles dann von außen organisiert werden, also so ein Knastabo dann gab. Es gibt eine Bibliothek. Also macht das schon Sinn, ja? Also wenn die mich bei der Süddeutschen früher gefragt haben, sie fahren in Urlaub, wollen sie das irgendwie in Knast liefern lassen? Also in meinem Fall, also war es sozusagen so ganz ausdrücklich für mich organisiert von Freunden. Und es gab also das ist vielleicht auch um die Struktur von Untersuchungshaft in Berlin so ein bisschen zu beschreiben. Es gab offensichtlich pro Etage 2 Exemplare Tagesspiegel. Und als ich da irgendwie den ersten und zweiten Tag in Moabit war, hat mir der Wärter den irgendwie reingegeben, hat gefragt, oh, wo kommt das denn her? Na, wir haben hier pro Etage sind ungefähr 60 Untersuchungsgefangene, 2 Tagesspiegel, mich gefreut, hab den gelesen und dann kam der am nächsten Tag wieder und wollte mir den wiedergeben. Na, ich fragte, na, jetzt sind da mal die anderen dran. Und dann hat er gesagt, nee, sie sind ja einzige Deutsche hier auf dem Gang, die anderen können sowieso nicht lesen. Und dann bin ich sozusagen drauf gekommen, mich war ja Sommer am offenen Fenster, wenn Hofgang war, sozusagen akustisch irgendwie darauf einzustellen, wer ist da unten. Und das waren natürlich ganz viele arabische, türkische, osteuropäische sozusagen Sprachen, die dann da hochgekommen sind. Und als dann schon relativ klar war, dass ich wieder rauskomme, also weil dann auch diese Öffentlichkeitskampagne da gestartet war, da hat eine von den Vollzugsbeamten auch sowas gesagt wie, sie haben es ja gut, sie kommen ja bald raus, vermute ich mal, steht ja schon in der Zeitung, aber sind ja auch eine Ausnahme, sie haben hier eine gute Anwältin. Ja. Alle anderen hier haben das nicht, also was heißt das, dass die zum, also kann auch eine Ausnahme sein, aber dass diese eine Beamtin da im Strafvollzug oder im Untersuchungshaftvollzug schon sozusagen weiß, dass nicht alle von denen, die da stehen, schuldig sind. Ja. Und dass aber viele eben gar nicht die Chance haben, ihre Unschuld zu beweisen. Man muss ja seine Unschuld nicht beweisen. Sie müssen ja die Schuld nachweisen, nicht wahr? Besser ist es gut, okay, dann kürzer kann es sein, wenn man die Unschuld beweist in der Zeit. Das bedeutet, dass viele natürlich dann dort viel zu lang festgehalten werden. Ne? Auch kenn wenn ich sie, keine Zahlen, aber ja, auch wenn man ihnen nichts nachweisen kann. Und die Tatsache festzustellen, dass man ihn nicht nachweisen kann, könnte auch schneller hervorgerufen werden. Ja, das ist eigentlich ein Skandal, oder? Ich meine, oder? Ja. Muss man wirklich sagen. Und dann bist du aber freigekommen. Dann wurdest du entlassen aus der U-Haft. Genau, dann ist. Nach Intervention der Anwältin. Die Anwältin und nach, glaube ich, mehreren tausend Briefen, die bei der Bundesstaatsanwältin eingegangen sind, beim Ermittlungsrichter und offene Briefe, die in irgendwelchen Zeitungen standen und im Internet von tausenden Leuten unterschrieben wurden. Das dürfte doch eigentlich auch juristisch keinen Unterschied machen, oder? Dürfte keinen Unterschied machen. Das, also sozusagen juristisch vom Verfahren her, war es so, dass ein Haftprüfungstermin anstand. Da hätte der Strafsenat des Bundesgerichtshofs drüber entscheiden müssen. Und offensichtlich der Ermittlungsrichter, also der ja auch den Haftbefehl unterschrieben hatte, zu dem Zeitpunkt keine Lust hatte, sich eine richtig juristische Schlappe einzuholen und in Verhandlung mit meiner Anwältin so eine Kautionsregelung, Aussetzung des Haftbefehls ausgehandelt hatte. Also was sozusagen den Haftprüfungstermin dann hinfällig gemacht hat, sodass der nicht stattgefunden hat und erst später über einen anderen Weg sozusagen eine juristische Entscheidung zu meinem Haftbefehl stattfand. Und der Ermittlungsrichter hat im Telefongespräch mit meiner Anwältin sozusagen ohne darauf angesprochen zu sein, sowas gesagt wie, aber denken Sie nicht, dass diese Körbe von Briefen, die hier eingegangen sind, irgendwas mit meiner Entscheidung zu tun haben? Das muss er ja sagen, also das wäre ja. Wir wussten bis dahin nicht mal, dass da Briefe angekommen sind in Korbmenge. Also das schien ihn schon beschäftigt zu haben. Also das denke ich, davon kann man, glaube ich, schon ausgehen. Man, das ist jetzt, es ist, glaube ich, was allgemein gilt. Ne? Manchmal denkt man so, diese Presse und diese Öffentlichkeit, das hat alles keinen Wert, weil wie in dem Sinne es juristisch egal ist. Ja? Egal sein sollte. Egal sein sollte, aber es sind Menschen und ich glaube, das wirkt schon. Ob da jetzt tausend auf die Barrikaden gehen oder einfach es sich überhaupt nichts tut, nachdem ich diesen Haftbefehl unterschrieben habe. Bedenklich schon mal für Leute, wie du gesagt hast, die eben keine Lobby haben. Ja. Keinen guten Anwalt, keine Lobby und dann vielleicht nicht mal richtig Deutsch können. Die können dann richtig da... Also würde ja nicht sagen, dass sozusagen die... Also, dass mich die Öffentlichkeit freigepresst hat, also, sondern dass es, glaube ich, eher so war, da schreiben jetzt die Zeitungen drüber, mehr oder weniger prominente Wissenschaftler machen öffentliche Briefe und melden sich auch direkt beim Ermittlungsrichter, dass da deutlich geworden ist, wir haben euch sozusagen auf dem Kieker, wir beobachten alle Entscheidungen, die ihr jetzt trefft. Und dass das so ein Richter vielleicht auch dazu bringt, zu sagen, okay, dann denke ich jetzt nochmal sozusagen gründlicher darüber nach, wie ich entscheide. Also weil das sozusagen normale Verfahren in ganz, also auch bei diesen Überwachungsbeschlüssen ist eigentlich, der Richter hat keine Zeit, der kriegt von der Staatsanwaltschaft was rein, der will sich später nicht vorwerfen lassen, irgendeinen ganz gefährlichen Gangster nicht angemessen überwacht zu haben oder nicht angemessen weggesperrt zu haben, unterschreibt diese Sachen. Und ich glaube, dass die Öffentlichkeit in dem Moment herstellt, dass der Richter sich die Zeit nehmen muss, die Sachen mal von vorn bis hinten zu lesen und dann feststellt, aha, das habe ich unterschrieben, das ist aber komisch. Also so stelle ich es mir so ein bisschen vor, also ohne jetzt da den Richter Hebenstreit am Bundesgerichtshof, den Ermittlungsrichter irgendwie zu heroisieren, aber... Hebestreit heißt er? Hebestreit. Hebestreit, glaube ich. Ah ja, und wird man nachher, wird angenommen, jemand ist unschuldig, wird der entschädigt auf irgendeine Art und Weise? Man kriegt für Knast... Weiß nicht, da haben sie die Sätze jetzt nochmal hochgehoben, sind nicht irgendwie 24 Euro am Tag. Euro pro Tag, da wird aber das Essen noch abgezogen. Ja, stimmt, du hast ja gegessen. Und die kriegt man erst, wenn das Verfahren endgültig eingestellt ist. Ist bei mir noch nicht der Fall. Und dann kommt ja noch eine riesen Geldrutsche auf dich. Ja, gut, okay, aber das ist das. Im Prinzip kann man das ja nicht entschädigen, was das für einen Schaden anrichtet. Genau, und das haben wir auch überlegt, ob es irgendwelche zivilrechtlichen Sachen gibt, dazu, aber eigentlich nicht. Also angenommen zum Beispiel ein Unternehmer, wenn der 4 Monate im Knast ist, ist sein Geschäft tot. Sowas genau, und er muss es aber nachweisen können. Wir haben auch bei mir jetzt überlegt, also macht das Sinn, also gibt es sowas wie Rufschädigung für Wissenschaftler oder kann man irgendwie nachweisen, dass mir sozusagen der Traumjob verloren gegangen ist, ist natürlich ganz schwierig. Schwierig, also, ja. Und im jetzt konkreten Fall ist noch nicht so, dass ich seitdem sozusagen bei Bewerbungen so abgelehnt werde, sondern in der Terrorismusablage landet. Sondern oder so, gibt sozusagen also bestimmt auch Anträge, die ich irgendwo gestellt habe, die auch deswegen nicht durchgekommen sind, aber gibt genauso auch eben die Leute, die mich vielleicht auch deswegen oder trotzdem eingestellt haben, sodass dass also da gar kein sozusagen, also der Schaden selber nicht so genau bemessen werden kann und man hätte dann, was ich aber auch nicht wollte, sozusagen sicher irgendwie über so Psycho Geschichten sagen können, also weiß nicht, habe ich jetzt eine Depression oder was macht das mit einem, also kriegt man Psychosen davon, aber das war mir sozusagen auch nicht der richtige Weg. Also, Hast du denn das Gefühl, dass es eine Art von Schädigung bei dir hervorgerufen hat, also dass es dich belastet, sowas im Nachhinein und dein Leben verändert hat? Das hat mein Leben, klar, ganz radikal, also war sozusagen vorher ein in Fachkreisen halbwegs bekannter, aber jetzt also nicht öffentlich in Erscheinung tretender kleiner Wissenschaftler und linker Aktivist und jetzt plötzlich, also weiß nicht, also ist im Prinzip in jedem, bei jeder Kontaktaufnahme mit irgendeiner Person wissen die anderen Leute total viel über mich, also da braucht man bloß einen Computer gucken und ich bin insofern auch über die Öffentlichkeit rund um meine Verhaftung ganz froh, dass sozusagen die Gegengeschichte im Prinzip gleich mitgegoogelt werden kann. Mhm. Also da steht sozusagen nicht nur irgendwie Kopf der terroristischen Vereinigung gefasst, sondern da steht auch drin irgendwie großer Justizskandal und Bundesanwaltschaft sozusagen schlägt völlig aus. Oder ja. Aber eigentlich hast du Vorteile davon gehabt, oder? Wenn man Bekanntheit als Vorteil annimmt, kann man das sagen. Und auf der anderen Seite weiß nicht, also wäre es mir natürlich viel, viel lieber, wenn man sozusagen meine fachlichen Themen oder bestimmte weiß nicht, Stadt- und wohnungspolitische Positionen stärker wahrnehmen würde. Also was ein ganz erstaunlicher Effekt ist, also auch gemacht wird. Also so, es waren teilweise dieselben Journalisten, die irgendwie nach der Haftentlassung das Exklusivinterview haben wollten, die dann weiß nicht, mit so einer Schonfrist von geschätzten Dreivierteljahr angerufen haben, ja, wir schreiben hier gerade so einen Artikel über Stadtentwicklung, da hast du doch Ahnung. Mhm. Und dann war ich sozusagen nicht mehr der Terrorverdächtige oder der unschuldige Soziologe oder wie auch immer. Ich glaube aber schon, dass das in der Wahrnehmung, gerade auch, weil ja deine Arbeit einen Gutteil dieser Absurdität ausgemacht hat. Ja, du bist ja über deine Arbeit, diese Harmlosigkeit sozusagen dieser Arbeit an Stadtsoziologe, schreibt über Gentrifizierung und gerät deshalb in den Terrorermittlungen. Klar. Das war schon auch ein wichtiger Teil. Also insofern ist die Inhalte deiner Arbeit zwar nicht explizit diskutiert worden, aber dass du das machst, das war schon ein wichtiger Faktor. Klar, und ich wollte ja also gerade auch beschreiben, dass das tatsächlich dann auch umgeschlagen hat. Also dass das jetzt so in dem letzten anderthalb Jahren sozusagen schon mehr Anfragen zu stadtpolitischen Themen kommen und wo Medien offensichtlich auch nach so einem, ich will mir nicht viel Mühe geben, beim Recherchieren-Prinzip arbeiten und sagen, ach, der hat doch schon mal ein Interview gemacht, dann fragen wir den gleich. Also, sozusagen, wie schnell man zum Experten für irgendwas wird. Ja. Bis dahin, also, dass ich dann als Experte für Großsiedlungen in Westdeutschland irgendwas sagen, also, was also schon mit Stadt zu tun hat, aber definitiv nicht mein Forschungsfeld ist. Und dann sagen die aber, weiß nicht, bereit kann ich nicht zu sagen, ach, so ein paar allgemeine Sätze ist doch bloß für die Zeitung, das schaffen sie schon. Ja, das ist ganz eindeutig. Das haben wir lustigerweise, das weiß ich erstens A aus meinem persönlichen Alltag, aber das haben wir auch am Anfang, als wir mit Küchenradio angefangen haben, haben wir das auch mitgemacht. Da war halt irgendwie zufällig mal irgendwie stand was in der Berliner Zeitung und ab da häuften sich die Anfragen, ja, Podcast, so, dann war das so ein selbstverstärkender Mechanismus. So, ne? Aber sag mal, du bist dann rausgekommen aus der Haft und warst dann, was für ein Status? Da war im Prinzip der Status, der heute... Nee, es war eine Haftverschonung. Das heißt, der Haftbefehl lief noch weiter. Ah, okay. Und, genau. Also, und du bist aber dann wieder nach Hause gegangen? Genau, konnte nach Hause gehen, hatte einmal in der Woche einen Meldetermin. Das musst du wahrscheinlich runtergehen, das ist Cindy. Ja, mach doch mal, vielleicht ist ja offen. Ja. Also hat er dann einmal in der Woche Meldetermin bei der Polizeiwache, durfte nicht ins Ausland fahren, also gab es so ein paar Beschränkungen, hatte auch keinen Pass dabei mehr, also das hatten sie alles abgenommen. Und musste eine große Kaution irgendwie hinterlegt werden von 30.000 Euro. Ja, die musst du selber bezahlen. Na, die haben sozusagen bekannte Familie, Freunde irgendwie aufgetrieben. Hat man ja dann noch wiederbekommen hinterher. Und das Unangenehme an der Zeit war, dass die Bundesanwaltschaft gegen meine Haftverschonung, oder die Aussetzung der Haft, eine Beschwerde eingelegt hat, über die dann der Bundesgerichtshof entscheiden musste. Und das heißt also, es bestand die Gefahr, dass der Bundesgerichtshof in seiner Sitzung entscheidet, die Beschwerde ist völlig korrekt, der muss sofort wieder zurück. Aha. Und dann wäre ich sozusagen ohne, also da hätten sie mir ja keine Einladungskarte geschickt, sondern die hätten mich sozusagen einfach von der Stelle weg verhaftet wieder. Und das heißt, dass wir, also weiß nicht, das ging 2 Monate bis Ende Oktober etwa, also dass das so eine Zeit war, wo dann auch irgendwie Freunde und Familie irgendwie organisiert hatten, dass ich sozusagen möglichst nie alleine unterwegs bin oder definitiv immer jemand wusste, wo ich gerade bin. Und das hat einen auch selber, also wissen, ich habe dann auch gemerkt, wissen nicht, es gab dann immer so Gerüchte, es kann sein, dass das am Freitag noch entschieden wird und dann habe ich gemerkt, kannst du dann nicht mehr schlafen oder weißt sozusagen nicht, ob die gleiche Tür wieder klingelt oder die an der Tür stehen. Und das ist dann erst irgendwie mit der Entscheidung vom BGH, die den Haftbefehl aufgehoben haben. Und das war wann? Ich glaube am 24. Oktober 2007. Ne? Da war sozusagen dieser Haftbefehl gegessen. Die haben genau, da wurde auch reingeschrieben hier, dass... Hallo. Das ist Cindy, das ist André. Hallo, André. Ja, Jacke ausziehen, Stuhl holen, hinsetzen, aufsetzen. So, hast du denn einen Kopfhörer für Cindy? Ja. Cindy, es sind jetzt 1 Stunde 48 Minuten Verspätung. Das ist schon so lange reden wir schon, oder? Nein, aber 20 Uhr war offiziell hier Anfang. Wollt ihr das jetzt ausdiskutieren, oder? Nee. Ich wollte es nur mal sagen. So, ja. Achso, jetzt setze ich hin, setze das Ding auf. Ein riesen Catering. Ich mach das hier. So ein riesen scheiß Cateringsauftrag in der Großküche und deswegen. Guck mal, so siehst du aus. Ich hab dir ganz anders. Irgendwie attraktiver, oder? Mich dir ganz anders, wie es ist. Ich verwechsel immer Dativ, Akkusativ in dem Fall. In dem Fall hast du Ich hab mir dich immer ganz anders vorgestellt. Weißt du warum? Weil ich dachte, du siehst so aus wie in dem Film, wo du drin vorkommst. In diesem Spielfilm? Ja. Ah, nee, das war ein Schauspieler. War Hollywood, ja. Aber der war toll. Hast du den gesehen? Hast du dich da wiedergefunden? In welchem Film kommst du vor? Es gibt so einen Berlinale-Episodenfilm Deutschland 09 und da ist ein Stück von dem Hans Weingartner, der Gefährder. 16 Minuten oder 15 Minuten, da wird die Geschichte sozusagen extrem dicht und so ein bisschen wie so ein Actionfilm aufgemacht, erzählt. Und der hat ganz, also sozusagen sowohl der Regisseur hat ganz lange vorher mit mir und Freunden und der Anwältin sich erklären lassen, worum es da geht. Und ich habe auch das Drehbuch vorher bekommen und durfte da so ein bisschen rumkritisieren. Ach, ja, echt? Ja, okay. Und haben uns ganz, ganz intensiv damit beschäftigt. Und auch der Schauspieler, mit dem habe ich ganz lange telefoniert. Und dann haben wir festgestellt, der hat das nochmal, ich weiß nicht. Das ist jetzt gemeint. Okay. Christian Christoph irgendwas. Ja, ja. Ein deutscher Schauspieler? Ein deutscher Film. Ihr habt jetzt eigentlich schon alles abgeklärt, oder? Ja, wir haben es so. Musst du nochmal ins Gefängnis oder nicht? Das haben wir schon geklärt. Also, ich weiß, aber ich will es einfach nochmal. Wir warten eigentlich auf die Einstellung von dem Verfahren irgendwann. Okay. Obwohl auf die Bundesanwaltschaft in der Frage kein Verlass ist. Also wir waren jetzt sozusagen gerade bei dieser Stelle, dass Ende 2007 dieser Haftbefehl aufgehoben, kassiert wurde. Genau, sozusagen. Also richtig für rechtswidrig erklärt wurde. Chronologisch, machen wir jetzt. Ja, wir sind immer mit großen... Wir unterhalten uns hier normal und gesittet. Ja, okay. Genau. Ganz kurz die Raucherquote, wie viel darf, soll geraucht werden? Wie viele Zigaretten? Der Gast bestimmt die Raucherquote? Ich darf ja nicht, wenn ich hier ins Mikro, in die Kamera gucke. Wieso darfst du denn nicht rauchen? Ist das eine Auflage vom Gericht, dass du nicht rauchen darfst? Nee, oder? Aber falls meine Mutter zuguckt. Oh Gott. Also sag bitte, wie viel... Du kannst hier, also mir kannst... Sag eine Zahl. Na, fang einfach an, ich sag dann, wenn es nicht mehr geht. Ja, siehst du. Verstehen das nicht die Gäste, dass damit gemeint ist, aber ist egal. Und du verstehst nicht, was ein Feuerzeug ist. Das ist gar kein Feuerzeug. Du willst gern beschränkt werden, damit es nicht so... Das ist ein USB-Stick. Ja, der hilft da wenig. Ja. So, können wir jetzt vielleicht weitermachen. Genau, da war es, also, aber du hast vorhin noch gesagt, diese Überwachungsgeschichten hätten quasi nach der Entlassung aus der U-Haft erst richtig Form angenommen. Genau, in diesen 2 Monaten bis zu diesem Gerichtsbeschluss waren die ja auch sozusagen, also Schritt und Tritt, haben mich auf Schritt und Tritt verfolgt, also weil A, glaube ich, so eine Ermittlungsneugier, mit wem trifft er sich jetzt nach der Haftentlassung? Also beim Tatort ist das ja auch immer so. Also, sowas gibt es, ist das ein Begriff Ermittlungsneugier? Gibt's das? Weiß ich nicht, nee. Also jetzt bei dir, also ich würde... Ja, aber gut, es sind ja Steuermittel. So eine Ermittlung kostet ja Geld. Also da würde ich jetzt sagen, das ist ja die Neugier allein, finde ich ein bisschen wenig, um das zu... Aber gut... Ja, das heißt die Ermittlung eines Tatverdachts und in den Akten ist der, glaube ich, am häufigsten gebrauchte Begriff, kann nicht ausgeschlossen werden. Ach so. Also die schreiben sozusagen hin, benutzt diese Begriffe, geht in Bibliotheken, kann nicht ausgeschlossen werden, dass er auch die Texte schreibt, deshalb muss weiter ermittelt werden. Und immer wenn was nicht ausgeschlossen werden kann, dann gibt es sozusagen das Recht, das zu ermitteln. So. Und inwiefern wurde jetzt diese Überwachung intensiver? Wie hast du das gemerkt? Ja, ob die intensiver wurde, weiß ich nicht. Die wurde jetzt offensichtlicher. Hast du mich hier ganz ausgestellt. Achso, ich wollte mich eigentlich ausstellen. Du bist hier hinten irgendwo. Ja, du bist hier. Intensiver. So, du bist hier. Was willst du, lauter oder leiser? Leiser. Viel besser. So. Genau. Okay, ja. Also die wurden intensiver, weißt du nicht, aber hast sie mehr gemerkt. Die wurden, vielleicht wurden sie auch dilettantischer oder offener wurden sie auf jeden Fall. Wo hast du es gemerkt? Wir haben das zum Teil an nur Telefonverhalten gemerkt, also so ganz skurrile Geschichten. Also das Personen meine Nummer wählen und bei meiner Partnerin auf dem Handy ankommen. Und dann sagt die, ja, hier ist Anne. Ja, ich wollte auch André sprechen. So, haben wir die ersten Male gedacht, okay, irgendwie Anne und André im Telefonbuch gleich nebeneinander wahrscheinlich, mhm, einen falschen Knopf gedrückt, aber sozusagen das tauchte dann richtig gehäuft auf. Anne hat dann irgendwann meine Nummer angerufen. Und hat sich selbst dran gehabt? Und ist auf ihrer eigenen Mailbox gelandet. Oh, nee. So, also und das waren sozusagen Sachen, die gab es vorher nicht. Also Moment, was heißt das denn? Telefon erstmal woanders hin umgeleitet. Das ist eine Umleitung. So, genau. Und das dann, okay. Und von dahin dann weiter, wo es hin soll, nur dass dann da ein Fehler gemacht wurde. Da offensichtlich Fehler gemacht wurden, oder dass ich ganz lange auf meinem Telefon, ich habe hier so ein, also kein ganz neues so, und das zeigt mir aber Umleitung an. Ja. Und es gab ganz lange Zeit, dass ich mit bestimmten Leuten telefoniert habe, also die sozusagen auch so abzählen konnte, wer das ist. Immer wenn ich da angerufen habe, dann hat mir mein Telefon Umleitung. Ah. Dieser Anruf wird umgeleitet. Aha. So und dann so alle Einstellungen erstmal genauer angeguckt. Nee, da sind keine Umstellungen eingestellt. Umleitung eingestellt, ein Telefonbetreiber angerufen, fragt, was ist eine Umleitung? Wissen wir nicht so genau. Ich glaube, das Gerät zeigt nur die Funktion an. Was heißt das? Konnte er mir auch nicht so genau erklären. Also und das waren aber Sachen, die dann auch irgendwann wieder nachließen. Mhm. Und dann halt diese ganz unmittelbaren, sozusagen auffällig, unauffälligen Begleiter im Alltag. Gab es so ein Problem? Also richtig so Schlappmäntel. Bist du so hingegangen und hast gesagt, sie kennen mich, wie heißen Sie? Nee, ich bin da nicht hingegangen, weil ich hatte so ganz skurrile Situationen. Irgendwie von der Uni aus dem Büro gekommen, fahre ich immer mit der S-Bahn, muss eigentlich am Nordbahnhof umsteigen und weiß nicht, habe irgendwas gelesen oder bin eingenickt, bin eine Station zu weit gefahren, hätte das gar nicht gemerkt. Dann sind vor und hinter mir Leute ganz aufgeregt aufgesprungen, haben telefoniert. Er ist jetzt schon bei Humboldthain. Und dann dachte ich, Humboldthain? Stimmt, ich bin ja schon bis Humboldthain gefahren. Und es war aber noch in dieser Zeit, also wo es auch hieß, du darfst dich nicht auffällig bewegen. Also wenn die irgendwas, so, also darfst hier nicht gegen die Haftauflagen verstoßen, dachte dann, was passiert jetzt? Wahrscheinlich denken die, ich will flüchten oder ich will mich absetzen oder mich konspirativ mit irgendwem treffen. Aber du hast richtig gehört, wie die haben die telefoniert. Und du hast sie dann nicht angesprochen? Nee, ich war total in Panik, weil also das war sozusagen dieser Zeitpunkt, also aufgehobener Haftbefehl, aber noch keine Entscheidung dafür und das hatte auch die Anwältin hat immer gesagt, so die können jeden beliebigen Anlass nehmen, dass du, wenn du gegen Haftauflagen. Und da warst du ja schon im Gefängnis gewesen, genau. Zu sagen, okay, das ist. So, und dann dachte ich, wer weiß, was die jetzt finden. Bin dann sozusagen nach Hause und habe irgendwie drei Telefonate geführt. Also Telefonate, von denen ich wusste, dass die definitiv auch abgehört werden und habe denen erzählt, was mir gerade passiert ist. Also ich habe gerade in der S-Bahn gesessen und bin eine Station zu weit gefahren und das ist mir passiert. Also das sind wirklich schon auch diese mehr oder weniger verdeckt offene Kommunikation mit den Verfolgungsbehörden, mit den Ermittlungsbehörden, so sagen, hey, ich kann euch jetzt nicht direkt in Meckenheim anrufen, aber ich sag euch jetzt mal auf diesem Wege, ich will nicht abhauen. So ungefähr. Gott, das ist ja also und das waren so, also gerade in den ersten Wochen nach der Haftentlassung tatsächlich so, Effekte von der totalen Überanpassung. Also wir hatten jetzt ja schon also kann Texte schreiben, benutzt Bibliotheken, also wissenschaftliche Argumente, zweites großes Argument in dem Haftbefehl war konspirative Verhaltensweisen, verschlüsselt E-Mails, lässt, also gerade vor dem G8 bei irgendwelchen Treffen, lässt sein Telefon zu Hause, wenn er auf irgendwelche Versammlungen geht. Warum machen Leute das? Um sich vor Überwachung zu schützen? Warum wollen sich Linke vor Überwachung schützen? Weil sie Anschläge planen. Also so in der Logik wird das sozusagen. Das war ja auch so ein Merkmal, dass ganz normale Verhaltensweisen, du schreibst Texte mit denen und Wörtern, du schaltest dein Handy aus, genau. Du verschlüsselst E-Mails, dass die zu Verdachtsmomenten konstruiert werden. Die werden so verdichtet, genau. Und ein Verdachtsmoment, also die eine Stufe von konspirativen Verhalten, die uns eigentlich sehr amüsiert hat, waren so Notizen, Telefon, Beschuldigte telefonieren miteinander und verabreden sich zu einem konspirativen Treffen. Dann Protokoll von dem Telefonat, hallo Atze, sehen wir uns morgen wie immer in der Kneipe? Ja, klar. Die Beschuldigten haben sich zu einem Treffen verabredet, ohne den Ort, die Zeit und die Agenda des Treffens zu beschreiben und deshalb ist es konspirativ. Der Fall Verdacht auf Gründung eines Stammtisches. Genau. Ne? Und das führte dann danach also nach meiner Haftentlassung und der Aktenlektüre dazu, dass wenn Leute sagen, treffen wir uns morgen wie immer in der Kneipe, wenn ich dann gesagt habe, du meinst das Café Schliemann morgen um 8 und wir wollen Fußball gucken, und dann haben alle gesagt, so, sag mal, mit dir bist du völlig, du weißt doch, wo wir uns treffen, so und also um das, jede Art von Konspiration sozusagen zu vermeiden. Also das hat tatsächlich so ein paar Wochen oder eher Monate gedauert, um so eine Sachen wieder abzulegen oder um weiß nicht, unbefangen zu finden. Ich schicke jetzt meinen neuen Schlüssel, habe mir auch neue Schlüssel gemacht, irgendwie PGP-Schlüssel wieder an meine Freunde und verschlüssel auch die E-Mails wieder. Also so Sachen, die ich vorher auch ganz selbstverständlich gemacht habe. Habt ihr schon über das Gefängnis gesprochen? Ja. Okay, schon durch. Ja. Und bist du halt mal ein bisschen früher, pünktlich kommen müssen. Hab gearbeitet, wirklich. Und das waren so diese zwei Monate von sehr skurrilen Überwachungsmaßnahmen und so. Und hast du das damals auch schon so als skurril empfunden? Musstest du da schon so ein bisschen lachen drüber oder? Das ging also noch nicht. Die erste sozusagen tatsächliche Erleichterung kam schon mit diesem BGH-Beschluss. Haftbefehl ist aufgehoben. Ja. Und jetzt, das war ja ganz also die haben gesagt, irgendwie Vermutungen reichen nicht aus, um ein Ermittlungsverfahren zu führen und haben im Prinzip, also der Staatsanwalt hat gesagt, also ihr habt hier Indizien und Vermutungen, aber sozusagen keine. Nichts Substanzielles, so, ne? Sozusagen Indizien Beweise. Ist ja nochmal was anderes als eine Vermutung. Eine Vermutung hatten sie ja, okay, genau. Okay, ja. Ich sag mal, es gibt ja einen Fall, an den mich das erinnert, Ingrid Strobel. Ne? Die Becker-Geschichte. Genau. Und die kann ich mich mal kurz dran erinnern? Ich vertrete jetzt mal hier den blöden Hörer. Ich krieg's jetzt nicht mehr so ganz zusammen. Anfang der 90er Jahre gab es die revolutionären Zellen. Da gab es einen Anschlag mit Zeitzündern und Weckern oder so. Und dann gab es auch eine Wissenschaftlerin, Ingrid Strobel, die wurde festgenommen und da wurde auch was konstruiert. Ich glaube, sie soll einen Wecker besessen haben oder Wecker gekauft haben, der dann im Anschlag verwendet wurde. Das war auch eine Wissenschaftlerin, auch so aus dem linken Spektrum. Und die war ziemlich lange im Gefängnis. Oh, Scheiße. Und ja. das kann echt anders ausgehen. Ja. Und ich weiß aber gar nicht, wie diese Ingrid Strobel-Sache ausgegangen ist. Der hat man nichts nachweisen können im Nachhinein, oder? Weiß ich gar nicht genau, eine richtige Verurteilung gab es da nicht, aber kann man deine Ängste natürlich in dem Moment verstehen. Ja. Hat er sich ja auch dann gedacht. Und gesagt, wenn die sich da rein versteifen, bin ich da Monate und Jahre weg vom Fenster. Das war auch so die. Weiß nicht, also dass die Anwältin auch gesagt hat, also von letzten 129a-Verfahren, also terroristische Vereinigung, die sind immer erst zum Prozess rausgekommen. Also sie war sozusagen auch seit eigentlich Anfang der 90er Jahre der Erste, der sozusagen aus der Untersuchungshaft vor Prozessbeginn, habe ja dann nicht mal einen Prozess bekommen, wieder entlassen wurde. So. Also was auch schon so eine Ausnahme war. Und so mit dem Wissen im Hinterkopf. Das fällt mir wieder ein, das war 88. 88, das war noch vor der Wende. Ja, genau, das war vor der Wende. Genau, das war so Rote Zora, also die Frauenorganisation der RZ. Genau. Und dann war sozusagen im Herbst 2007 ist halt dieser Haftbefehl kassiert worden. Und was war dann? Dann lief das Verfahren noch weiter. Genau, dann gab es so ein paar Nachzugsermittlungen. Also wurde im Januar 2008 aufgefordert, eine DNA-Probe irgendwo abzugeben. Und da sind dann knapp 100.000 Euro sind irgendwie diese DNA-Spuren von allen Beschuldigten, auch noch aus verschiedenen MG-Verfahren, mit, 180 oder 190 Blatt abgeglichen worden. Also Blättern, die über Zeitungsredaktionen als Bekennerschreiben beim BKA in der Asservatenkammer lagen. Und da haben die unglaublich viel Geld für diese sozusagen Spurenvergleich ausgegeben und haben keinen einzigen Treffer gehabt. Also auch so, also wir haben vorhin darüber gesprochen, also dass die tatsächlich so eine einen Verfolgungseifer an den Tag gelegt haben, und wo selbst in ihrem eigenen Konstrukt, also irgendwie das ist der Intellektuelle, der die Texte schreibt, also dass man da versucht mit DNA-Spuren psychologisch ist natürlich klar, also welcher Gockel-Kommissar will denn zugeben, dass er sich da getäuscht hat? Wird natürlich immer schlimmer, je länger du ermittelst, je länger du ohne Erfolg ermittelst, je mehr Geld du da rausbläst, desto größer wird der Erfolgsdruck und desto weiter ermittelst du. Ne? Gehst du denn jetzt nochmal zur Polizei, wenn dir jemand dein Fahrrad klaut oder so? Ist jetzt noch nicht passiert, weil ich habe jetzt sozusagen keine Sippenhaft für Behörden oder so. Und in diesem Status verharrt sozusagen dein Status seitdem, ne? Seit diesem Herbst 2008 bist du in diesem Status. Ermittlungsverfahren läuft, es geht nicht wirklich voran, es wird aber auch nicht eingestellt und eine Verhandlung wird eigentlich mit jedem Tag so ein bisschen unwahrscheinlicher. Das ist ziemlich ausgeschlossen. Also es gibt auch dann also Telefonate zwischen der Anwältin und einer Staatsanwältin, also wo dann gefragt wird, hier, also warum stellen Sie noch nicht ein? Haben Sie denn vor, Anklage zu erheben? Nein, das steht gar nicht auf der Tagesordnung, Staatsanwältin. Und trotzdem wird es nicht eingestellt. Und das kann irgendwie verschiedene Gründe haben. Also ein Grund war, dass sozusagen diese Beziehung zu dem laufenden Verfahren und der Revision, in dem sozusagen bei diesen drei Verurteilten gibt. Zweiter Grund kann auch sein, dass sie sich möglicherweise genau mit dem laufenden Verfahren noch irgendwelche Ermittlungskompetenzen in meinem erweiterten Freundeskreis sichern diese weiterverfolgen ist. Andreas hat vorhin gefragt, was das sozusagen mit dir gemacht hat. Und da hast du dann so, haben wir so ein bisschen über diese berufliche Dimension geredet, ne, so einerseits, andererseits und im Strich wahrscheinlich eher positiv bekannt und, ne, weiß man nicht, aber ein bisschen drüber geredet. Aber was hat denn das so mit dir jetzt als Person gemacht? Also, bist du denn noch derselbe André Holm mit derselben Lebenslust, demselben Vertrauen so in deine Autonomie als Staatsbürger so ausgestattet oder hat das so einen Bruch gegeben? Nein, das geht wenn man die Geschichte erzählt, dann sagt er immer, ist ja krass, also dann bist du zum gelesenen Menschen geworden und auf Schritt und Tritt verfolgt und die wissen alles über dich. Und auf der anderen Seite war ich ja nie so naiv zu denken, also ich lebe hier in einer sozusagen großen Freiheit und keiner weiß was, sondern also habe mich ja mit sozusagen Überwachung von Staatswegen sozusagen auch vorher kritisch beschäftigt und sozusagen der Wechsel, der da stattfindet, ist, glaube ich, dass man von diesem abstrakten Wissen, die dürfen das alles und man traut denen eigentlich auch alles zu. Also, und dann zu merken, du spielst jetzt plötzlich hier die Hauptrolle. Und sie machen es wirklich und du bist betroffen. Ja, dass sie es wirklich machen, dann habe ich ja gewusst, also haben wir ja schon vorhin drüber gesprochen, irgendwie DG8-Razzien oder so, da waren ja Bekannte und Freunde von mir sozusagen als Opfer da beteiligt oder als Beschuldigte in dem Verfahren. Mach mal ein Bild von dir, darf ich? Ja, okay. Klar. Naja, hier läuft die ganze Zeit die Kamera. Man wird ja nochmal fragen dürfen. Ja, nee, das finde ich sehr gut, dass du fragst. Genau, aber inwiefern hat das, was hat das verändert, sozusagen selber im Mittelpunkt zu stehen? Na, das ist irgendwie ganz schwer, also in so einem Verfahren und mit dem sozusagen der Knast- oder Untersuchungshafterfahrung eine totale Verunsicherung, also auch zu wissen, so dass weiß nicht, das hängt vielleicht nur an sozusagen irgendwelchen Akten oder Ermittlungsrichterentscheidungen, dass die dich hier für länger wegschließen oder dass die irgendwas anordnen. Also das ist irgendwie real da. Du bist so ein Spielball so ein bisschen. Das, ne? Das würde man so ein ausgeliefert sein. Sondern du hast nicht wirklich und Einfluss darauf, sondern das ist ja einerseits bist du ausgeliefert, andererseits ist es auch wenig, das ist ja so wenig logisch. Also du kannst jetzt ja nicht auf so ein System vertrauen, ne? Du kannst wenig vorhersagen, was mit dir passiert anhand der Regeln, weil du die Regeln, ja, die kennst du nicht wirklich, nach denen da gespielt wird. So, ne? Ja, das gut, ist aber ja so ein auf bisschen der anderen Seite gibt's auch wieder in diesem System doch Regeln, die dafür sorgen, dass dann auch so war, dass du denn zum Beispiel jetzt rausgekommen bist. Das ist ja noch nicht komplett zufällig. Und dann da hat ja so offensichtlich dann doch noch sowas wie so ein Kontrollsystem, Rechtsstaat funktioniert. Ja, aber haben wir vorhin auch drüber gesprochen. Ja, hatte ganz viel mit, glaube ich, schon auch einer öffentlichen Unterstützung zu tun. Ja, okay. So was ihr gesagt habt, wie, weiß nicht, die vierte Gewalt im Staat, also die Medienmacht, die hat halt, weiß nicht, in den ersten Tagen, hab dann hinterher mir die Zeitung auch angeguckt, da stand irgendwie, ist ein Unidozent der Kopf der militanten Gruppe und dann... Wer hat das irgendwie, waren das Freunde von dir? Die an die Öffentlichkeit gegangen sind? Unterschiedlich, also teilweise kannte vorher auch sehr viele Journalisten schon, also okay. die sozusagen dann selber auch angefangen haben zu schreiben und das, also dieses Bild Unidozenten als Terroristen, darf er noch weiter an der Humboldt-Uni lernen, BZ irgendwie zwei Tage nach der Verhaftung, das drehte sich innerhalb von einer knappen Woche um, dass die dann sagen, hier, was sind denn das für, welche Beweise hat die Bundesanwältin, zu Stellungnahmen, wir kennen André schon ganz lange und also vertrauen dem und all so eine Sachen, standen dann ja in der Zeitung und dann gab es diese offenen Briefe und die Protestschreiben an den Ermittlungsrichter. Und das hat man vorhin so weit gebracht, also dass sozusagen diese Kontrollfunktion, die es im Rechtssystem gibt, dass die tatsächlich sozusagen öffentlich herausgefordert wurde, dieser Kontrollfunktion nachzukommen. Also dass sozusagen nicht einfach nur ein Ermittlungsrichter schnell irgendwas unterschreibt, sondern dass der sich so in der Öffentlichkeit gesehen hat durch diese Medienkampagne, die es sozusagen von der Soli-Gruppe gab und von Freunden und Kollegen von mir, dass die sich tatsächlich die Zeit nehmen mussten, ihre Kontrolle wahrzunehmen. Und der Alltag ist nämlich, und das ist die Ausnahme in meinem Fall, der Alltag ist nämlich, dass diese Kontrollfunktion zwar im juristischen System vorhanden ist, aber von der Öffentlichkeit eingefordert werden muss, aber mit Druck und im Normalfall nicht ausgeübt wird. Also das Bild, was sich bei mir jetzt von dir abzeichnet, ist erstens, also ich gehe davon aus, alles deutet darauf hin, du bist, sagen wir mal, völlig unschuldig im Sinne der Anklage zumindest, in diese Mühle reingeraten, hast, als du dann einmal drin warst, nicht wirklich das Gefühl gehabt, da Kontrolle über den Prozess zu haben, die Regeln zu kennen und irgendwie absehbar zu sehen, ja, wohin das jetzt hier so führt, oder? Wenn ich das so richtig verstanden habe? Ja, das ist, glaube ich, das Prinzip. Also bei solchen Untersuchungshaftsituationen, dass der Beschuldigte nicht weiß, wie lange dauert das, wie lange. Ja, aber das ist ja auch unangenehm. Also ich meine, das soll ja eigentlich nicht so sein. Du hast relativ spät erfahren, warum du überhaupt verhaftet wurdest. Es ist so ein bisschen, na gut, vielleicht ist es auch Prinzip. Aber dann eben nur durch wahrscheinlich vor allen Dingen durch öffentlichen Druck wurde dir sozusagen dann diese Korrektur dieses staatlichen Fehlers zugestanden und du bist erstmal entlassen worden, dann wurde der Haftbefehl eingestellt. Wahrscheinlich wird jetzt auch die Ermittlung noch eingestellt. Also, aber du hast immer noch nicht gesagt, was das sozusagen mit dir gemacht hat. Also du wusstest zwar vorher, der Staat ist da, der Staat überwacht, der Staat kontrolliert, es gibt diese Überwachungsmaßnahmen. Ja, klar, und dann stellst du fest, so der meint dich. Der meint dich. Und überleg, wie man das aus. Also das ist schon. Glaubst du noch an diesen Staat? Hältst du das? Ich habe vorher auch nicht an den Staat geglaubt. Also jedenfalls nicht. Also ist, glaube ich, tatsächlich eher ein Gefühl von Angst, was deutlich wird. Also zu sagen, wenn die wollen, haben die dich in der Hand. Und du, ich habe totale Panik manchmal, dass ich denke, hunderte von angebrannten Autos und habe immer Angst, dass ich mich mit meinem Handy irgendwann in der Nähe befinde, wenn so ein Anschlag ist, weil ich dann Angst habe, die konstruieren, ich schreibe ja immer über Gentrification und Stadtentwicklung, warum soll ich das nicht sozusagen selber mit vorantreiben? Oder also so eine ganz irrealen Momente, ja, oder dass mir manchmal, weiß nicht, einfach aus Schludrigkeit irgendwie, hast du dein Handy zu Hause oder im Büro liegen lassen und nimmst dann Überwachungsperspektive ein und denkst, oh, aus deren Sicht verhältst du dich gerade hochkonspirativ, also weil du dein Handy sozusagen nicht bei dir trägst, wenn sie das mitkriegen. Und also es fällt ganz schwer, dir sozusagen dich wieder in diese autonome, unbefangene, ich bin Bürger und im Prinzip habe ich hier die Rechte und ich bewege mich, wie ich will und mir kann eigentlich nichts passieren, Position zu begeben. Genau, also man denkt sozusagen die Ermittlerperspektive, also die ich ja nur aus den Akten kenne und gar nicht weiß, ob es die wirkliche Perspektive von Ermittlern ist, die denkt man ganz häufig mit. Und merkst du, dass das weniger wird? Also das ist ja so, ja. Dieses, die hat jemanden einen Schrecken eingejagt, die Angst eingemacht und das dauert dann in der Regel ja ein bisschen und das verblasst dann vielleicht und irgendwann, ja. Oder? Gibt es diese Perspektive für dich? Hatte ich ja vorhin irgendwie mit diesen Überanpassungen und das baut man schnell ab und es gibt aber so, weiß nicht, also es ist nicht mehr beständig da, aber gibt immer wieder Situationen, wo es sozusagen als Gedanke präsent ist und das hatte ich vorher definitiv nicht, also dass ich mir irgendwie einen Kopf gemacht habe, wie könnte ein fiktiver BKA-Beamte gerade finden, wenn ich von A nach B fahre oder mich mit irgendwelchen Freunden treffe. So. Habt ihr eigentlich schon über dieses Stofftier gesprochen? Nein. Nein? Was hat es eigentlich damit? Ist es unser neues Maskottchen? Wir haben hier ein Stofftier. Eine Maus. Das ist ein Murmeltier. Siebenschläfer. Was fällt dir dazu ein? Janusz. Also es ist die ganze Zeit schon hier am Tisch. Echt? Meine Eltern hatten mal Siebenschläfer im Haus. Echt, wirklich? Waren die so niedlich? Wünschst du dir manchmal Siebenschläfer zu sein? Oh ja. Wann? Wenn meine Kinder mich morgens wecken. Sag mal, wünsche ich mir, dass die Kinder Siebenschläfer sind. Am Wochenende. Ich meine, also ich würde natürlich jetzt gerne so ein Bild sozusagen, ja, das süße Murmeltierchen, das irgendwie natürlich in der Höhle lebt und vollkommen autonom und so weiter, sich irgendwie auch irgendwie unabhängig gebären kann. Habt ihr, also was mich natürlich interessiert, nochmal, muss doch nochmal nachfragen, diese Situation im Gefängnis zu sein, das ist ja, kann man ja auch komplett pathetisch aufladen. Also abgesehen, also von den ganzen Filmen, die es gibt, jetzt gibt es gerade wieder einen Film, Der Prophet irgendwie, mhm, von so einem kleinen Kriminellen, der da groß Karriere macht. Also was weiß ich, es gibt diesen tollen Film über diese hungerstreikenden Leute von der IAA. Ich denke mal, ich könnte wenigstens, wenn ich mal im Gefängnis wäre, könnte ich mal endlich all die Bücher lesen, die ich immer gelesen habe. Ja, ich glaube, das kannst du voll vergessen. Das ist die Frage, ob man das wirklich kann. Ich glaube, das ist eine Romantisierung. Ich meine jetzt der Pathos, dass du schauen musst als Gefangener, wie bewahre ich meine Würde? Mhm. Also habt ihr darüber gesprochen? Also Stichwort Verrat, Stichwort, dass du an einen Punkt kommst, wo du bereit bist, irgendwie alles zu machen, nur damit du einfach rauskommst. Ich weiß nicht, ob das schon zum Thema war. Nee, sowas hat man nicht. Also so eine Situation gab es. Okay. Also ich hätte sozusagen auch nicht, gab es nicht. Also ich hätte auch gar nicht gewusst, wen ich wie verraten hätte können. Also okay. An dem Konstrukt. Ja gut, aber man trotzdem fantasiert ja dann. Ja, trotzdem der Verrat ist ja dann im Sinne, muss ja nicht wirklich materiell sein, sondern so für sein subjektives Empfinden. Weißt du, dass du, wieso habe ich jetzt überhaupt von irgendjemand, von einer Person X erzählt? Das war überhaupt nicht notwendig. Genau. Und ich hatte so eine Situation, also so innerlich mich darauf vorbereitet, was machst du? Die werden dich irgendwann zum Verhör holen und du weißt, du hast ein Aussageverweigerungsrecht und das weiß jeder Tatortguckerin und Gucker. Okay. Ich sage nichts ohne meine Anwältin und sozusagen habe mich darauf so vorbereitet, wenn die kommen, dann wirst du das auch durchziehen so und hatte nochmal irgendwie, klar, hatte früher in irgendwelchen Broschüren gelesen, man muss nur Name, Adresse und Beruf angeben und mehr dürfen die gar nicht von dir erfahren wollen und das Erstaunliche war, dass die in den gesamten 3 Wochen, in dem gesamten Verfahren nicht ein einziges Mal versucht haben, mich zu verhören. Ah. So. Sehr enttäuschend in gewisser Weise. Nee, also sozusagen nicht, dass ich mir das wünsche, aber das war auch wieder so ein Indiz dafür im Nachhinein, Die haben sozusagen gar keine Fragen so richtig. Die haben ein Konstrukt wie so ein Kartenhaus gebaut und jede falsche Info. Ich muss diese Sendung hören, ich muss es nachhören, weil ich habe jetzt 1000 Fragen im Kopf. Und jede sozusagen zusätzliche, nicht in dieses Kartenhaus passende Information lässt das sozusagen zusammenstoßen. Also es war zum Beispiel so, dass die in der Hochphase der Überwachung, also wo wir ganz viele Protokolle hatten, die setzte plötzlich im Juni 2007, Anfang Juni setzte die aus, weil ihnen nicht in Kram gepasst hat, dass ich aktiv an diesem sozusagen G8-Protesten teilgenommen habe, weil nämlich die militante Gruppe sich irgendwie kritisch zu diesen Protesten geäußert hat und da gar nicht mitmachen wollte. Und die hätten bei fortlaufender Überwachung sozusagen mich ständig irgendwo im Umfeld von Heiligendamm und Rostock beobachten müssen. Das taucht in den Akten nicht auf. Also das heißt also auch so ein sozusagen Kartenhauseffekt, da die falsche Information, dann passt es nicht. Und so habe ich mir auch erklärt, dass die wollten von mir gar nichts wissen, weil also das hätte nicht in ihre Konstruktion gepasst. Und so ein zweites, also sozusagen eher so Psycho-Moment, du darfst nicht schwach sein, du willst denen keine Blöße geben, war tatsächlich, wie kannst du so einen Tagesablauf im Knast, also ich hatte so Einzelhaftbedingungen, 23 Stunden Einschluss in der Zelle und alleine Hofgang. Und da, weiß nicht, hatte ich so eine Manie, die, weiß nicht, der Knastalltag fängt so um 5:30, fängt das irgendwie an. Und du weißt auch, dass die kommen. Und das gab sozusagen keine Auflagen. Man darf nicht im Bett liegen oder man darf nicht den ganzen Tag schlafen. Und ich hatte aber irgendwie die 3 Wochen, also ständig Schiss, dass ich irgendwie zu müde bin und auf dem Bett rumlungere, wenn die Vollzugsbeamten die Tür aufmachen. Und ich wollte nicht, dass die mich liegend sehen. Sache. Und also bin dann sozusagen eher aufgestanden, habe mich da gleich irgendwie auf den Stuhl gesetzt und irgendwas am Schreibtisch gemacht. Weil das so intim ist irgendwie so. Ja, irgendwie so. Und habe das auch hinterher erst richtig reflektiert, dass das so war. Also habe das da erstmal so hingenommen. Das habt ihr sicher schon gefragt. Hattet ihr Bücher? Konntest du was schreiben? Ja, gab es dann. Also man also hat zum Anfang, also konnte irgendwelche Zettel da bekommen, weißes Papier zum Briefe schreiben und einen Kugelschreiber. Und es gab eine Knastbibliothek, wo, glaube ich, die Bücher des jüngsten Erscheinungsdatums von 1964 waren. War nicht so die große Freude, habe ich aber auch irgendeinen Dostojewski oder so. Also, irgendwas findet man noch da, oder? Ja, also es war nicht so üppig. Es war nicht so üppig und habe dann relativ schnell, weil es draußen ja ganz viele Freunde gab, die haben dann Büchersendung, was irgendwie nach einem komplizierten Verfahren, weil nur bestimmte Buchläden bestimmte eingeschweißte Bücher sozusagen Gefangenen zukommen lassen können, aber das wussten die dann durch die Anwältin auch und da also sozusagen wurde relativ schnell organisiert, dass ich dann auch relativ viel zu lesen hatte und das habe ich dann sozusagen auch genutzt, also aber eher also jetzt nicht aus so einer Gefühl, endlich hast du mal Zeit zu lesen, sondern sozusagen eher um das, also das kann ich noch nicht vorstellen. Sozusagen eher so Disziplinierung auch zu sagen, wissen Sie, irgendwann hatte ich dann so einen Fernseher und dann gesagt, nee, du guckst vor 19 Uhr, machst du das nicht an, obwohl sozusagen Gott, ich hätte den ganzen Tag Fernsehen gesehen, glaube ich. Nee, klar, aber du brauchst so Struktur im Tag oder woran liegt das? Oder ist das so, man guckt einfach nicht, ich will jetzt hier nicht glotzen die ganze Zeit. Ich will auch was schaffen und also wissen Sie, dann hatte ich auch die ersten Akten schon bekommen und also galt tatsächlich auch, also die mussten durchgearbeitet werden, damit sozusagen, weil ich ja am ehesten sozusagen sehen kann, was schief ist, um der Anwältin zuzuarbeiten. Also so eine Sache spielt eine Rolle, aber es war auch viel irgendwie so ein hintergründiges so, die sollen dich nicht sozusagen in so einer Schwächeposition sehen. Die sollen dich nicht bestimmen, was obwohl eigentlich völlig also ich verstehe schon, was du meinst. Die Beamten, die da gearbeitet haben im Strafvollzug, also für die ist das total egal und die BKA-Beamten, die mich vorher die ganze Zeit überwacht haben, die werden nicht mal registriert haben. Aber es ist wahrscheinlich so, du guckst zu Hause nicht vor 19 Uhr Fernsehen, du liegst zu Hause nicht den ganzen Tag im Bett und sie sollen dich nicht dazu bringen, das jetzt hier zu tun, sozusagen. Die bestimmen nicht. Ja, so ein bisschen. Die entscheiden nicht, dass du sozusagen deine Gewohnheit. Ich hatte auch so eine, also weiß nicht, also so ein bisschen der Draht nach draußen, also dieses, ich will den Alltag weitermachen, also hatte verschiedene, ich weiß nicht, Artikel, weiß nicht, für eine Mieterzeitung, für irgendwas anderes und musste ein Seminar vorbereiten und habe dann sozusagen mich auch gezwungen, klar mit eingeschränktem Material, was ich dann da hatte, sozusagen diese Sachen fertig zu machen und dann auch rauszuschicken und zu sagen, so, das soll jetzt irgendwer abtippen und dann ins Netz stellen oder genau. So. Und das war schon, oder weiß nicht, oder dann kam auch irgendwann die Anfrage, irgendwie willst du für die Junge Welt und für den Freitag, glaube ich, irgendwelche Artikel schreiben. Also die sind dann meistens erst erschienen, als ich dann schon sozusagen draußen war, also weil so lange war die Zeit nicht, aber das waren auch so Sachen, wo ich gedacht habe, das willst du ganz bewusst machen. Und es gibt hier noch ein paar Sachen, die ich im Chat, die ich nochmal aufnehmen wollte. Im Chat, wir haben wieder Chat. Wow. Und zwar war die Frage, die fand ich ganz interessant. Also die eine Frage war, ob du mal in so eine Verkehrskontrolle gekommen bist, jetzt im Nachhinein und da so als dir irgendwie aufgefallen ist, ob du da so als bekannte, auffällige, interessante Person in irgendeiner Liste so stehst, so, ach der, da muss man erstmal nachfragen, was der hier macht, darf der hier sein oder so? Nee, gab's bisher noch nicht. Ja. Fährst du bei Rot über die Ampel? Ich fahre selber auch kein Auto, ich habe gar keine Fahrlaube. Ja, aber fährst du mit dem Fahrrad bei Rot über die Ampel? Natürlich nicht. Würdest du es nicht mehr trauen? Das ist jetzt nicht, also das war ganz zum Anfang, wo ich irgendwie Angst hatte, weiß nicht, beim Schwarzfahren erwischt zu werden oder so. Das ist sozusagen Alltag wieder eingekehrt. Also da ist eher, wenn die Kinder dabei sind, dann machst du das nicht. Und ja, okay. Jetzt, wenn ich in der Nacht nach Hause fahre, dann gucke ich, ob Autos kommen und nicht, ob die Ampel. Und dann kam noch eine Nachfrage, ob das richtig verstanden hat. Du nimmst dein Telefon manchmal nicht mit, weil du Angst hast, dass irgendwie du in Verdacht geraten könntest. Die war genau andersrum. Also dass ich sozusagen die Ermittlerperspektive manchmal im Hinterkopf habe und wenn ich mein Telefon irgendwo liegen gelassen habe, dann sozusagen die Ermittlerbrille aufsetze und sage, der ist ja gerade ganz konspirativ unterwegs. Dann in Berlin im Moment immer Angst habe, dass ganz bei mir in der Nähe irgendein Auto angezündet wird. Und ich meine, jetzt ist diese Vorratsdatenspeicherung ist jetzt erstmal geknickt, also auch wenn sie dann in anderer Form ein bisschen besser geschützt sozusagen wieder eingeführt werden wird, aber erstmal ist sie nicht da und diese ganzen Daten werden gelöscht. Und ich meine, wie ist denn das jetzt? Wie beurteilst du das? Ist das jetzt für dich was anderes, wenn du weißt, okay, also ich telefoniere jetzt und das jetzt aktuell wird zumindest erstmal nicht mitgelockt? Na, ist für mich eine Scheindebatte. Also weil in meinem konkreten Fall ist ja ganz deutlich geworden, dass mit so einem Ermittlungsansatz terroristische kriminelle Vereinigung, dürfen die das ja alles ganz legal machen, schon vorher. Und die sozusagen der Unterschied ist jetzt, dass sozusagen diese Möglichkeit, ohne so ein aufwendiges Verfahren und ohne Ermittlungsrichter auf so eine Daten zugreifen zu können, die ist eingeschränkt. Also prophylaktisch. Aber für mich, was heißt also eben dieses prophylaktische Daten von allen, genau. Das ist erstmal jetzt weg vom Fenster. Genau, und was aber nicht weg vom Fenster ist, ist, dass das Bundeskriminalamt oder Bundesanwaltschaft. Das muss aber im Einzelfall. Auch weiterhin in Einzelfällen stellen. Sagt, ja, okay. Wir verfolgen hier. Ohne den. Ohne den Betroffenen zu informieren zu müssen. Genau, das auf jeden Fall. Genau, und der, sozusagen, also in unserem konkreten Fall war ja relativ deutlich, also da reichen sozusagen relativ vage Verdachtsmomente aus, um das zu machen. Also insofern, also habe ich mich auch gefreut über so ein Urteil, gerade weil es ja eine relativ breite, sozusagen, Protest-Kritikbewegung vorher dran gab und versucht, das auch öffentlich zu thematisieren. Also, dass da was angekommen ist. Das fand ich schon gut, also mit allen Einschränkungen, die sozusagen das Gesetz in der Form oder das Urteil in der Formulierung hat. Aber sozusagen machen wir jetzt keine Illusion, dass das irgendwie in der konkreten Situation des Überwachtwerdens durch Geheimdienste oder Bundeskriminalamt irgendetwas grundsätzlich sozusagen ändert. Sich dadurch verbessert. Was ist denn so deine Lehre daraus? Ich meine, du hast jetzt bist da in diese Mühlen geraten. Was kann man tun, um das zu verhindern? Muss man da irgendwie das nur die Gesetze, die es gibt, irgendwie vernünftig anwenden? Oder was? Nee. Also das ist sozusagen nicht. Also wir haben verschiedene Veranstaltungen auch gemacht mit Betroffenen aus anderen Verfahren und das Prinzip, weil also mindestens also in dem Terrorverfahren gegen irgendwie Leute aus dem linken Spektrum ist das Prinzip eigentlich immer, dass uns mit ganz vagen Verdachtsmomenten ein möglichst großer Kreis überwacht und kontrolliert werden soll. Da werden Daten gesammelt und das tatsächliche Ergebnis, also ein Prozess, eine Verurteilung, steht sozusagen erst in zweiter Reihe. Also und da ist seit den 80er Jahren relativ konsequent so eine Quote von sozusagen 100% Verdächtigen werden maximal 10% tatsächlich verurteilt und in 90% hat man aber über mehrere Jahre diesen massiven Überwachungszugriff durch dieses Instrument 129a und das heißt, dass sozusagen mein Fall zwar relativ bekannt geworden ist, aber überhaupt nicht die Ausnahme, sondern also ist sozusagen nicht das Versagen von irgendeinem Apparat, sondern das ist genau die Funktionsweise von diesem 129a Instrument, von so einem Paragraphen, der die Mitgliedschaft in einer Vereinigung, ja? Also wenn ich da sage, ich kann ermitteln, bis ich das ausschließe, wie will man denn eine Mitgliedschaft in einer Vereinigung, die ja auch also sich Verein nicht als ist, Verein dem, anmeldet, ja. Also wie will man das ausschließen? Also das, also könntest du nicht auch irgendwie Mitglied in irgendeiner Küchenradiovereinigung sein, ja. Organisation sein, die kriminell ist? Und das heißt, dass eigentlich die politische Forderung und die ist aber im Moment, glaube ich, bis auf ganz wenige sozusagen Abgeordnete bei den Grünen und bei der Linksfraktion reduziert, eine Abschaffung von dem Paragraphen fordern. Also das ist sozusagen ja eine alte sozusagen Forderung auch von der Roten Hilfe und von verschiedenen sozusagen republikanischen Anwaltsvereinen. Also dass dieses ganze Gesetzespaket Mitgliedschaft in Vereinigung unter Strafe zu stellen und mit so massiven Kompetenzen auszustatten, dass das eigentlich abgeschafft gehört. Aber also selbst da mache ich mir sozusagen auch wenig Illusionen, selbst wenn es das nicht gäbe, dann würde irgendwie dieser Apparat natürlich auch andere Wege finden, sozusagen diese Überwachung durchzusetzen. Und wir haben also, weiß nicht, also jetzt ja nur über BKA-Ermittlungen gesprochen, Bundesanwaltschaft, wo immer noch ein Ermittlungsrichter dabei ist und sozusagen BND, wie weit so Geheimdienste da drin verwendet sind. Weil das ist ja schon diese Struktur auch. Du hast, ein Staat hat Werkzeuge, Überwachungs-, also Telefon, Handy, Vorratsdaten und so. Davon ist jetzt das eine ein bisschen geschwächt worden und so, aber dieser Werkzeugkasten ist da. Und der zweite Aspekt ist, unter welchen Bedingungen darf sich der Staat dieser Werkzeuge eigentlich bedienen? Ja, da ist jetzt in Sachen Vorratsdatenspeicherung absehbar, okay, da werden die Anforderungen etwas höher geschraubt. Bei der Telefonüberwachung ist es relativ mau. Mhm. Ja, und ein Zugang zu diesem Werkzeugkasten ist eben dieser 129a. Und da würdest du sagen, okay, dieser große, breite, dieses offene Tor, das muss man einfach zumauern. So, genau. Da gibt es immer noch genug andere BND und andere Ermittlungsverfahren und, die dann immer noch Zugriff auf diesen Werkzeugkasten haben. Aber würdest du denn denn sagen, man muss auch diesen Werkzeugkasten komplett ausmotten und schließen, also sowas wie auf Antrag den E-Mail-Verkehr von Leuten mithören, das gehört einfach generell raus, sowas wie Telefonüberwachung gehört einfach generell raus, sowas wie Videoüberwachung vor Eingängen gehört einfach generell raus, oder würdest du einfach sagen, das ist in bestimmten Fällen, jetzt nicht in meinem, schon muss das so sein, aber man muss halt die Hürde einfach höher legen? Na, ich bin sozusagen jetzt kein Gegner von Strafaufklärung, Strafvermittlung. Also sozusagen, da gibt es sozusagen eine breite Palette von Sachen, aber bin ich auch zu wenig Jurist, um jetzt einschätzen zu können, ob tatsächlich alles, was Straftatbestand ist, sozusagen seine Rechtfertigung hat. Aber so das finde ich als ein sozusagen gesellschaftliches Prinzip normal, dass es sowas gibt. Ich meine, das Argument. Was sozusagen die Regulierungsgröße ist eher, kann ich diesen Werkzeugkasten sozusagen in einen Schrank stellen und den Zugang dazu stark regulieren und weiß nicht, bei diesen ganzen Telefonüberwachung und bei den Vorratsdatenspeicherungen oder Online-Durchsuchungen, das ist immer der Richtervorbehalt. Die Schranke worden. Sozusagen, genau, die, diese Schranke der Schlüssel zum Schrank. Ja. Und da ist aber, weiß nicht, wenn wir unsere Akten angucken, und das erzählen ja auch sozusagen viele Ermittlungsrichter selber, ist einfach die Ausstattung mit Zeit und Ressourcen von diesen Ermittlungsrichtern so gering, dass die es gar nicht schaffen, sozusagen richtig Schlüsselwahr zu spielen, sondern eigentlich nur noch eine Aufschließfunktion haben. Oder der Schlüssel hängt neben dem Schrank so ungefähr. Ja, die unterschreiben schon, also die schließen schon noch selber auf, aber das sozusagen ohne ist Routine, ohne sich das richtig anzuhören, worum es geht. Und das ist, glaube ich, schon so ein Punkt, wo man deutlich reingrätschen müsste und wo es meiner Meinung nach, soweit ich weiß, sozusagen auch noch gar keinen, weiß nicht, juristischen Zugang gab mal für ungerechtfertigte Ermittlungen, den Ermittlungsrichter selber sozusagen juristisch zur Verantwortung zu ziehen. Also das wäre vielleicht so für kritische Juristinnen und für die verschiedenen Anwaltsvereine tatsächlich mal so ein Weg. Also dass man sozusagen auch von so einer Rechts-, also oder von so einer... Irgendwie in die Verantwortung zieht. Sozusagen die Verantwortung der Ermittlungsrichter sozusagen stärker ins Licht der Öffentlichkeit holen und aber auch sozusagen die juristischen Grenzen von, ich habe einfach nur unterschrieben, ich hatte keine Zeit, mir das anzugucken. Das dürfen andere auch nicht, ja. Also wenn, weiß nicht, also Ärzte oder Piloten sagen irgendwie, hatte Husten, er wollte die Tabletten haben, ich hatte jetzt keine Zeit, dann genau. Hat er sie halt gekriegt, so, er wollte so, sie also haben. Also da ist Verantwortung sozusagen viel klarer geregelt und das beim Ermittlungsrichter, also der diese Schrankwartfunktion ja hat in dem Rechtssystem. Das ist, glaube ich, eine von den Konsequenzen. Hättest du denn die Möglichkeit, wenn jetzt das Verfahren niedergeschlagen wird, auf Schadenersatz zu klagen? Ja, haben wir schon gesagt, da gibt es irgendwie so, 24 Euro pro Knasttag. Aber ich meine, das Argument, was ja immer auch zum Beispiel gerade auch bei dieser Vorratsdatenspeicherung angeführt wird, ist ja gar nicht so sehr jetzt die bösen Terroristen, sondern organisierte Kriminalität. Das sind, glaube ich, ja wechselnde Bezüge, also wer gerade, also mal sind es irgendwie, ich weiß nicht, wann es irgendwie die Menschenhändlerbanden und dann sind es irgendwie organisierte Kriminalität, dann sind es die Islamisten, dann sind es die Linksextremen. Also das ist, glaube ich, so ein Legitimationspendel, was sich sozusagen verschiedene... Legitimationspendel, ja. Also verschiedene sozusagen... Die Überredungskunst, an den Schlüssel zu kommen, die wechselt halt. Mal ziehen die Argumente, mal ziehen die Argumente und so. Mhm. Aber ich kann, also was man dann unterm Strich hat, ist sozusagen, dass der Staat und die Gesellschaft darauf achten muss und sicherstellen muss, dass dieser Schlüsselübergabe sozusagen für den Werkzeugkasten, dass die transparent, kontrolliert und mit Konsequenzen und sozusagen. Genau, also der sozusagen das. Da muss eine Sanktion irgendwie. Sanktionsmöglichkeiten für das Ungerechtfertigte öffnen. Das ist so. Mhm. Das ist so der Punkt, auf den sich, sagen wir mal, auch jetzt, wenn es darum geht, jetzt politisch irgendwie aktiv zu werden, das ist so der Punkt, auf den man sich quasi politisch auch konzentrieren können. Ja. Also was glaube ich auch, also durchsetzungsfähig ist, also durchsetzungsfähiger als die Abschaffung dieser Paragraphen zu fordern. Also was glaube ich schon auch ein wichtiges Instrument ist, also weil es sozusagen die Schlüsselgewalt sozusagen reduzieren würde, wenn man also diesen Mitgliedschaftsparagraphen nicht mehr dabei hat. Also der völlig absurd ja auch in der Rechtslogik dabei ist. Also weil nicht eine begangene Straftat, sondern das irgendwie dazugehören zu irgendetwas unter Strafe steht. Also was so ganz eine Sippenhaft ist das im Prinzip. Zu ermitteln ist. Und also du kannst beispielsweise, also um das auf den Punkt zu bringen, also ich kann mit Freunden sozusagen detailliert planen, wie ich irgendeinen Juwelier ausraube, wenn wir uns kurz vor dem Einwerfen der Scheibe entscheiden, dass wir das doch nicht machen, sind wir völlig straffrei. Wenn ich sozusagen als Mitglied einer terroristischen Vereinigung einen Anschlag aufs Arbeitsamt oder wie auch ich plane, der schief geht oder der eingestellt wird, kann ich wegen Mitgliedschaft in so einer Gruppe verhaftet werden. Also das ist schon eine sozusagen absurde Logik, die dabei ist. Können wir mal Schluss machen? Wir reden jetzt 2 Stunden. Ja, ich meine, es hat sich aber auch, ist nicht immer so, aber finde ich, das war auch gerechtfertigt. Ach, ich finde es schön, dass es überhaupt noch was gab, dass ich dich jetzt kennengelernt habe. Ja, aber jetzt kommen wir ja zur Gentrifizierung. Nee. Nein. Ja, ich habe nur noch eine Frage. Ja. Was hast du denn gehört im Gefängnis, als du dein Radio hattest? Welchen Sender? Küchenradio. Nee, also war Internet darfst du nicht. Ja, kein nicht dazwischen, lass ihn nochmal antworten. Was hast du denn gehört? Ich habe, glaube ich, ich hatte dann so, gibt in Tageszeitung sogar im Programme, hatte mir dann verschiedene Sachen rausgeschrieben, also irgendwelche Sendungen, habe viel Deutschlandradio, Deutschlandfunk, also eher so Nachrichten. Deutschlandradio, wer hört denn Deutschlandradio? Das dachte ich mir. Ja? Was für ein Knast? Wieso denn Deutschlandradio? Super, ne? Ja. Vor allen Dingen, weil der Deutschlandfunk ist halt, das ist halt wie der Rosenkranz. Es ist jeden Tag das Gleiche. Gerade wenn man, jetzt lachst du, das ist wirklich so. Du hast das finde ich aber sehr Stunde, lustig. Das ist ein sehr schönes, eine neue Sendung in Deutschland. Du weißt ganz genau. Muss ich auch mal hören. 14:30 Uhr kommt Campus und Karriere. 11:30 Uhr kommt Umwelt und Verbraucher. Genau, und ich habe es nicht mehr so ganz im Kopf, welche. Also weil ich sonst nicht so regelmäßig höre, aber hatte dann genau so eine Sache. Also dass ich wusste irgendwie um 11:30 Uhr oder dann weißt du schon vom Vortag, also morgen sind da irgendwie Gäste geladen und die wollen über die Finanzkrise in den USA sprechen oder so. Und dann hat die, also teilweise so richtig aufgeschrieben, also wie so, wissen ich kenne ich von meiner Großmutter irgendwie, die sich so Fernsehprogramm für die Woche notiert hat, also wenn sie um 19:30 Uhr irgendwas gucken wollte oder so am Donnerstag, damit sie es nicht vergisst. Und so ungefähr habe ich Radio gehört und habe auch schon mal, weiß nicht, irgendwie Fritz oder irgendwas gehört, wo eher so leichte Musik kam. Fritz habe ich ja früher auch immer gehört. Genug hat irgendwann dachte ich, ich bin zu alt für Fritz. Aber das ist... Sag bloß. Ja. So, jetzt machen wir Schluss, oder? Genau, ich habe hier gerade noch eine Umfrage gestartet. Eine Umfrage? Ist er schuldig oder nicht? Ich will nur wissen. Gehört er wieder in den Knast oder nicht? Genau. Schuldig oder nicht schuldig? Richterin Salisch. Wir hätten das eigentlich so als Fernseh-Gerichtsshow aufziehen können. Du kannst jetzt hier dein Urteil sprechen. Ja, also ich finde... Also, ich meine, also. Setzen Sie sich. Setzen Sie sich, genau. Ja, es fehlt eigentlich so ein bisschen der Erblassungszeuge. Also, ich bin ja hier. Das du bist ja nur der Richter. Die Geschworenen, die sind ja hier im Chat. Ach so. Also, bitte fallen Sie eine einmütige Entscheidung. Das ist sehr wichtig. Im Zweifel für den Angeklagten, daran brauche ich Sie nicht zu erinnern. Beachten Sie alle Indizien. Ich erinnere nochmal an die Äußerung des Angeklagten, es sei ihm egal, wie viel geraucht werden. Da kann man dann Rückschlüsse auf Verantwortung übernehmen in der Gesellschaft übernehmen oder nicht. Und auch seine Bemerkung zu diesem doch sehr subversiven Emblem hier, diesem komischen Wurfgeschoss, möchte ich auch nochmal einfach zu bedenken geben. Das lässt auch auf eine ziemlich radikale Gesinnung schließen. Ja. Ich würde sagen, es ist Wolf im Schafspelz. Schuldig weitermachen ist das Urteil. Schuldig weitermachen. So, jetzt Schluss. Ja, okay, jetzt machen wir einen Deckel drauf. Also André, ich weiß nicht, aber ich würde trotzdem, vielleicht laden wir dich zum anderen Datum nochmal ein und reden mal über Stadtentwicklung. Warum werden denn jetzt Gäste zweimal eingeladen? Ja, weil sie halt zwei nichts gegen sein dich, haben. Nee, nein, müsste, kannst du dann den Schauspieler mitbringen, der dich gespielt hat? Nee, aber das würde ich gerne nochmal machen. Also, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Na, danke für und dass du das irgendwie nochmal so aufgerollt hast, war jetzt ja nicht das erste Mal, dass das ich habe das doch jetzt so gemacht, weil ich so spät gekommen bin. Das war dann auch nicht Hunger so jetzt verstehen. Ja, dann gehen wir was essen. Also Andreas hat Hunger, Cindy würde gerne noch weitermachen. Die Kamera bleibt an, also die Leute gucken dir sicher gerne noch zu. Ich dachte, wir reden jetzt über die Zukunft des Projekts Küchenradio. Das fehlt ja ein Viertel hier, deswegen geht's nicht. Ja, also Küchenradio, Deckel zu. Also bis nächste Woche. Schöne Grüße an Frau Katja. Genau. Jetzt lässt es wieder laufen, gell? Das machst du immer so. Ja, nur an die Leute, die zahlen. Also wir machen ja, die Leute, die zahlen. Ah, ich will noch was sagen. Ganz wichtig, diese scheiß T-Shirts, wo Frau Katja und ich uns so viel Mühe gemacht haben. Wieso kauft ihr die nicht? Geht auf diesen Küchenradio-Job. Weil da keine Shop. Bilder zu sehen sind. Wir müssen wieso sind da keine Bilder? Ja, ich muss mal ein Reset machen. Also ich habe mich um diesen Store nicht gekümmert. Na, wir haben vor Jahren super tolle T-Shirts, die haben wir doch auch alle getragen. Und die werden irgendwie überhaupt nicht verkauft. Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht. Ich kaufe die auch. Ich kaufe auch so ein T-Shirt. Ich bestelle immer regelmäßig Fake. Ja, aber ich meine, aber da sind keine Bilder. Bitte, also bitte. Wie? Das ist schade. Ja. Achso, hat noch jemand mir das Fußballspiel aufgenommen vielleicht und kann mir einen Link schicken zu der Datei? Bist du eigentlich da? Ich habe es ja vorverlegt, aber ihr seid ja allzu spät gekommen, deswegen haben wir das jetzt. Du hast vorverlegt. Ja, natürlich ich dachte, vorverlegt. Der Gast konnte nicht. Nee, ich habe das versucht, möglichst neutral zu formulieren. Nee, du hast gesagt, Holm kann erst Holm kommt um 8. Also habe ich gesagt. Doc Phil. Das heißt, ich habe ein schlechtes Gewissen, dass ich zu spät bin. Auf wessen Initiative das? Aber es ist jetzt ja eh alles hinfällig. Naja, ich habe ja noch was. Ich habe ja auch gucken, noch was Schweier zu hören. Ich gucke jetzt mal, wie das mit dem Fußball ausgegangen ist. Das interessiert hier jetzt keine Sau. Können wir jetzt das hier zu Ende machen? Ich brauche dann einfach noch. Ich gehe jetzt. Hier. FC Bayern verkürzt erneut beim AC Florenz. Was soll das? Oh, Bayern ist weiter. 3-2. Ist zu Ende? Das sieht so aus, weil Bayern dick ist. Ja. Bayern ist dick? Was ist denn das für ein Sprachspiel? So. Okay, also die haben schon alle ihre Mikros ab. Also ich sag nochmal Tschüss und auf bald. Das ist doch überhaupt nicht wahr. Ich finde immer einen Punkt. So, ja, also sind wir noch, Cindy. Du kannst noch ein bisschen. Ich hab überhaupt keine Lust jetzt. Was soll denn das jetzt? Ja. Ah, oh, Mann. Was? So. Das ist schlecht. Okay, also danke. Ich habe gerade ein Gewichtsproblem. Ich muss tierisch zunehmen. Warum musst du zunehmen? Ja, weil ich so abgenommen habe. Ach, jetzt kommst du auch. Ach, jetzt ist die Kamera. Schnell, mach die Kamera wieder auf. Mach die Kamera wieder auf. Also wir sind, Die würde ich nicht drauf. Das sind eigene. Also das sind eigene, ja, weil das da ist irgendwie gar nicht. Zieh ich jetzt auch. Ah, jetzt machst du hier Strip-Kamera oder was? Kann man die nur mal sehen? Ich hab da großes bekommen. Die sind da schon total alt, dieses Modell. Vor 2 Jahren waren die neu. Ja, die sind ja auch total alt, aber die habe ich jetzt neu nicht. Musst du mal in die Kamera halten? Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ja. Halt mal. Ey. Ach so, ja, jetzt immer noch so. Jetzt bei Gauss die Dinger für 40 Euro. Mach Feierabend, Philipp. So, ich mach aus hier, ne? Also, bis denn. Tschüss.